Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos.de-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblick-Formats hier bei Wrestling-Infos.de. Wir sind wieder im Alltag angekommen. Letzte Woche hatten wir ja endlich mal wieder einen Live-Podcast gemacht. Es war zu unserer 300. Ausgabe, also eine Jubiläumsshow. Da haben wir relativ kurzfristig gesagt, dass wir online gehen und nicht nur online, sondern live online. Unser Fake-Julian war wieder dabei. Er ist ja bei jeder Live-WI-Podcast-Show mit dabei. Und wir waren ja, ich will nicht sagen im kleinen Kreis, aber in einem soliden Kreis. Es waren die üblichen Verdächtigen da, ein, zwei neue Gesichter beziehungsweise neue Namen im Chat tauchten auch auf. Es war eine sehr angenehme, ruhige Jubiläumsveranstaltung und wir haben Crown Jewel abgefrühstückt und falls ihr es noch nicht gehört habt, hört gerne mal rein. Falls ihr es gehört habt, wunderbar und falls ihr keinen Bock habt, genauso gut, ihr seid jetzt ja wieder bei unserer normalen Weekly Show dabei. Wir haben ein ziemlich volles Programm und es ist ein Programm, das wie so häufig einmal in den Weeklies besteht und dann in einem, ich will nicht sagen, ein kleines bisschen gegen den Strom schwimmendem Aspekt. Aber etwas, was Chris und ich immer so machen, wir machen manches ein bisschen anders als andere und heute ist so ein Tag, es ist auch gar nichts Groundshaking-mäßiges, aber ich will jetzt auch zu viel, sag ich mal, Pseudospannung gar nicht erzeugen. Lass die Katze auch gleich aus dem Sack, aber bevor ich das mache, heiße ich herzlich willkommen aus München den Christian, unseren Chris. Ja, wunderschönen guten Abend. Ja, ich muss sagen, das war sehr nett letzte Woche, sehr gemütlich, hat sehr viel Spaß gemacht, hat ein paar Erinnerungen hochleben lassen, die Nostalgie haben wir hochleben lassen und auch von mir liebe Grüße an alle, die dabei waren. Ja, für mich ist offiziell so der Winter angekommen, es ist super kalt, um 4:30 ist es stockdunkel, also jetzt beginnt so die schwierige Zeit für Chris, also gerne an mich denken in dieser schwierigen Zeit, aber ich freue mich ja auf die Weihnachtszeit, denn da braucht man dann keine Entschuldigung mehr, um die Spekulatius-Tüten dann in den Einkaufskorb zu werfen und sie dann gemütlich zu verspeisen am Abend in der kuscheligen Wohnung. Von daher hat auch seine Vorteile diese Zeit. Und ja, ich freue mich auf die Ausgabe und ich denke, du kannst den Leuten gerne erzählen, was wir vorbereitet haben für ein Einstiegsthema. Das mache ich gerne, aber Spekulatius, da sind Chris und ich ja immer sehr kuschelig, was Spekulatius angeht. Da können wir auch kaum irgendwie, also wir sind ja doch sehr, sag ich mal, in Anführungszeichen sportlich unterwegs. Also der Chris eher so im Laufen und ich eher so im Gewichte biegen. Aber Spekulatius ist so eine Schwäche von uns. Aber das andere, was mir so einfällt, Chris, was ist denn da bei euch los oder bei dir in München? Habt ihr da irgendwie gerade so einen Presslufthammer da nebenan oder was ist das? Ja, das Interessante ist, das hat erst vor circa einer Viertelstunde begonnen. Ich habe keine Ahnung, warum und weshalb und wieso. Aber ja, ich hoffe, das wird uns nicht die ganzen 90 Minuten verfolgen. Ich bin optimistisch, dass das bald vorbei ist, weil noch vor 6 habe ich nichts gehört und eigentlich genau als wir auf die Aufnahme geklickt haben, hat es angefangen hier zu bohren und zu beben. Also dahingehend mal eine kleine Entschuldigung. Ach so, das ist tatsächlich so ein Hintergrundgeräusch, dass da irgendjemand bohrt ja, oder ja, auch ja. Immer so irgendwelche Handwerker arbeiten. Ja. Für uns. Ach so, ja, das ist ja kein Problem. Zur Not kannst du dich ja einfach muten, solange du nicht sprichst. Und wenn du sprichst, übertönst du ja auch das Gehämmere meistens. Ansonsten hoffen wir mal, dass die Unverschämtheit da jetzt bald ein Ende hat. Ansonsten werden wir sofort juristische Konsequenzen in die Wege leiten. Und das ist tatsächlich auch, was für eine erbärmliche Überleitung, das Stichwort für die heutige Show. Denn auch Nostalgie ist ein Stichwort für die heutige Show, hat Chris ja eben schon gesagt. Wir haben es gesagt, als damals die Vince McMahon-Doku auf Netflix gelauncht ist, haben Chris und ich gesagt, ja, wir gucken uns das mal ganz entspannt an, aber wollen jetzt nicht auf diesen Hype-Train aufspringen, wo jetzt dann ja auch alle Podcasts und Newsseiten sich dann da quasi drauf gestürzt haben und alle haben was dazu gesagt. Ich habe mir nichts davon angeguckt oder angehört. Ich habe weder was gelesen, noch habe ich mir Review-Podcasts angeguckt. Ich habe gesagt, irgendwann werde ich sie mir anschauen. Idealerweise dann, wenn schon etwas Gras über die Sache gewachsen ist. Und irgendwann werden wir sie bei uns im Podcast auch besprechen und zwar mit einer entspannteren Grundsituation, als dass wir da jedes Wort auf die Goldwaage legen, überall was rein interpretieren und am Ende, wie es dann bei solchen Reviews ist, geht es dann eigentlich in erster Linie darum, dass man sich selbst inszeniert und das wollten Chris und ich nicht. Wir wollten da einfach mal so mal gucken, wie sich's entwickelt und wenn uns danach ist, gucken wir sie und wir wussten ja so grob, wie Netflix-Dokus meistens sind. Mal überraschen sie uns dann positiv, mal ist es einfach nur creating Content. Und nur ist die Show tatsächlich ja schon länger da. Chris hat sie auch schon vor längerer Zeit geguckt. Ich habe sie tatsächlich gestern und vorgestern weggebinge-watched, kann man ja sagen. Und ich habe mit Chris eben gesprochen. Wir sind beide der Auffassung, eigentlich können wir es jetzt mal machen. Die Zeit ist, also die Wogen haben sich ein wenig geglättet. Wenngleich die Themen natürlich nach wie vor brandaktuell sind, die dort verhandelt und behandelt worden sind. Und deswegen machen wir heute mal zum Einstieg ein kleinen Rückblick auf die Mr. McMahon-Doku auf Netflix. Und ich mache das mal am besten so, Chris, entweder fängst du an mit deiner groben Fazitmeinung dazu und ich sag was dazu oder ich fange an und du sag was dazu. Ich weiß nicht, wie willst du es halten? Also ich würde vorschlagen, dass du anfängst, weil letztes Mal habe ich ja quasi ein bisschen schon eine Meinung hergegeben, deswegen gerne übergebe ich dir den Vortritt und wenn irgendwas ganz Arges ist, werde ich dazwischen grätschen, aber ich werde jetzt auch mal lauschen, was du davon gehalten hast. Genau, und dann spielen wir uns die Bälle wie immer irgendwie zu und da kommen wir schon zu irgendwas am Ende. Also, ich mache das mal relativ kurz. Für das, was diese Doku war, für eine Netflix-Doku, wenn man sie wirklich als solches guckt, fand ich sie wirklich fast schon großartig. Ich weiß, dass der Tenor bei vielen Wrestling-Fans in die Richtung ging, ja, war gar nicht schlecht, kann man sich so mal angucken, aber ist ja nichts bahnbrechend Neues. Dem würde ich gar nicht widersprechen wollen. Also so wirklich bahnbrechend Neues für die Die-Hard-Wrestling-Fans war es dann wohl tatsächlich nicht. Aber ich glaube, aus dieser Perspektive sollte man diese Doku vielleicht gar nicht sehen. Ich glaube nicht, dass Netflix hier eine Doku gemacht hat, die für die Die-Hard-Wrestling-Fans gemacht ist. Ich glaube, Netflix hatte was ganz anderes vor. Die hatten die smarkigsten Smartmark-Fans nicht mal in der Nähe ihrer Zielgruppe, sondern wollten tatsächlich, über die Motive können wir gleich noch sprechen, warum Netflix das gemacht hat. Natürlich wird auch das deutlich facettenreicher sein, als dass man es auf einen Aspekt festnageln könnte. Aber Netflix hat natürlich das Netflix-Publikum vor Augen gehabt und damit den Mainstream. Und wenn man sich diese Doku als jemand anguckt, der vielleicht wenig bis gar nicht Wrestling geguckt hat oder vielleicht als jemand, der früher mal Wrestling geguckt hat, und das werden nicht so wenig sein, die früher mal Wrestling geguckt haben und es dann irgendwie verloren haben, die dann irgendwie sagten, boah, ich bin da jetzt rausgewachsen, es interessiert mich nicht, ist alles Kinderkram und früher, so wenn man 11, 12, 13, 14 war, mag das ja cool sein, aber irgendwann ist es dann einfach nur noch peinlich. Und für die wird diese Doku, glaube ich, großartig bis überragend gewesen sein. Denn Netflix hat hier, finde ich, etwas geschafft, was einerseits wirklich schwer ist und andererseits etwas, was eben nur Netflix kann. Was meine ich damit, was nur Netflix kann? Das haben wir in der Preview schon gesagt. Bevor ich die ersten Bilder gesehen habe, habe ich mir eigentlich schon konkret vorstellen können, wie diese Doku von der Inszenierung war. Und es ist genau so gekommen. Das war von der Inszenierung her für mich die klassische Netflix-Doku. Sie hatte wirklich die Creme de la Creme der Leute da. Also besser kannst du die Gäste eigentlich gar nicht auswählen, die da waren. Vince hatte gefühlt den allergrößten Gesprächsanteil, was da auch nachvollziehbar war natürlich. Darüber können wir auch noch sprechen. Und das sagte am Ende, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, war es Bruce Pritchard? Ich weiß gar nicht, sagte auch, es war doch sehr, sehr reißerisch. Natürlich sind Netflix-Dokus reißerisch. Sie sind auch immer so erzählt, dass du unbedingt weitergucken möchtest. Also der Cliffhanger am Ende einer jeden Folge, dass du quasi gleich nächste Folge durchlaufen lässt. Das war alles genau so, wie ich es erwartet habe. Aber, also das kann man als Plus und Minus gleichzeitig sehen. Ich finde diese Art der Inszenierung bei Netflix eigentlich wirklich gut, weil sie einfach Spaß macht am Gucken. Ja? Es ist Popcorn-Doku gucken, wenn man das irgendwie so in formulieren wollte. Also wenn ich irgendwie Doku-Popcorn gucken mir vorstelle, denke ich immer an Netflix-Dokus, was natürlich auch gleich schon wieder so ein bisschen der kritische Part ist. wenn du irgendwie Popcorn isst, ich weiß, ihr alle kennt ja Popcorn, das ist eine sehr leichte Kost. Und wenn du sie dann weggegessen hast, die Popcorns, dann bist du eigentlich nicht wirklich satt und kriegst relativ schnell wieder Hunger. Und das ist so typisch auch bei den Netflix-Dokus. Die sind doch sehr seicht häufig, sehr reißerisch und bleiben sehr an der Oberfläche und wollen in eine bestimmte Richtung erzählt werden und wollen das Publikum auch in diese bestimmte Richtung meistens bringen. Und das war hier tatsächlich auch so. So, negativer Aspekt, wenn man dann als negativ sehen möchte. Was ich aber positiv fand, und das fand ich wirklich großartig, was Netflix da gemacht hat. Sorry, wenn ich jetzt zum dritten Mal großartig sage. Aber sie haben es geschafft, nicht nur die Geschichte von Vince McMahon auf ihre Art und Weise zu erzählen, mit allem, was daran gut und was daran vielleicht nicht so gut ist, aber sie haben es geschafft, eigentlich fast die Geschichte von Professional Wrestling in den USA innerhalb von 4-5 Episoden sozusagen zusammenzufassen, auf die Basics runterzubrechen und darzustellen, was Vince McMahon mit diesem Produkt gemacht hat, wie Vince McMahon drauf ist, dass er eigentlich nur in zweiter Linie Wrestling-Promoter war, in erster Linie war er eigentlich ein Entertainment-Mensch, das hat er ja auch selbst immer wieder gesagt, und das fand ich so großartig in Folge 1, wie man so ein bisschen über die Territories erzählt hat, die Landschaft, wie es denn war. Und dann kam Vince als der Tycoon, der da irgendwie zum ersten Mal in die anderen Territories eingebrochen ist und dann sukzessive die Stars da weggepflückt hat. Was er dann aus WWF gemacht hat, nachdem er groß geworden ist, wie Hulk Hogan sozusagen der Star war, den er immer gesucht und immer haben wollte. Das, die war es ja nicht. Dann musste man weiter gucken, hat man Hogan genommen. Und die ganzen Geschichten über Steroidskandal reden wir natürlich auch noch, die dann immer wieder, sag ich mal, Vorwürfe oder wie soll ich sagen, diese Anspielung in Bezug auf Führungsstil und Affären und Machtmissbrauch, was ja immer so ein bisschen durchschimmerte. Also ich fand das wirklich stark. Und ich werde sie mir auch nochmal angucken, weil das ist so eine Doku, die ist definitiv was, für mich zumindest, definitiv was für einen zweiten Blick. Beim ersten Mal guckt man sie sich an und findet sie einfach cool. Oder eben vielleicht auch nicht so cool, je nachdem, wie man sie aufnimmt. Und beim zweiten Mal achtet man auf die Details. Beim zweiten Mal hinterfragt man dann bestimmte Messages oder vielleicht noch etwas mehr hinterfragt man bestimmte Messages, die gespreadet worden sind. Man achtet auf die Details. Man guckt auf die Gesichtsausdrücke, die in bestimmten Situationen gemacht werden. Noch mehr als beim ersten Mal. Ich bin sehr, sehr gespannt auf den zweiten Run, den ich dieser Serie geben werde, diese zweite Durchganggeschichte. Aber bevor wir jetzt in die Spezifika gehen, ist mein Eindruck tatsächlich, also für das, was es war, für diese Art und Weise der Netflix-Doku, fand ich sie deswegen stark, weil sie eben nicht nur dieses Netflix-Doku Plattitüden-Gedöns hatte, sondern weil sie tatsächlich zum Nachdenken anregt und man nicht, nachdem man die Popcorn-Tüte aufgegessen hat, sofort wieder Hunger hat. Im Gegenteil, sie hat mich angeregt zu weiteren Nachforschung, zu weiteren Recherchen. Sie hat bei mir Fragen aufgerufen, denen ich jetzt nachgehen möchte. Gerne auch wie immer in diesem Podcast. Das machen Chris und ich ja immer so ein bisschen Gesprächstherapie, Gruppentherapie, wo wir dann Fragen aufwerfen, wo wir euch dann natürlich auch immer gerne mit einbeziehen, Fragen stellen und dann kommen ja auch gerne mal immer Antworten von euch. Also man kann da, wenn man will, diese Doku zum Anlass nehmen, weiter zu bohren. Auch deswegen, weil ja das letzte Wort noch immer nicht gesprochen ist. Ja, also jedenfalls, was sowohl die Zivilklage angeht, als auch was das Strafverfahren angeht, da sind wir ja immer noch nicht am Ende. Und ich finde es auch so, dass das Letzte, was ich jetzt noch sagen möchte, was diese Doku ungewollt gut gemacht hat, ist die Tatsache, dass sich das Konzept am Ende der Doku ja komplett um 180 Grad fast gedreht hat. Vince hat die letzte Folge ja abgesagt, ist nicht mehr zu Interviews erschienen, als die Anklagen und Vorwürfe immer konkreter wurden. Und das, was Netflix in der Folge zu Beginn immer so ein bisschen angedeutet hat, so haben sie natürlich auch bewusst nachher hin erzählt, ist ja klar, wirkte so, das, was man immer gemunkelt hat, ist dann jetzt irgendwie eingetreten. Also sind wir in dieser reißerischen Ecke ein Stück weit. Aber das sind so Nuancen, das sind so Nebengeschichten, die diese Doku prägen und die es in der Form bei Netflix-Dokus noch nie gegeben hat. Also zumindest habe ich es so noch nicht wahrgenommen. Ihr könnt mir bestimmt irgendwelche Dokus nennen, wo es mal schon vorher so war. Aber das war für mich, wie gesagt, das große Plus. Es war sehr, sehr gut wegzugucken. Es hat aber trotzdem nicht sofort wieder, nachdem du es weggeguckt hast, hast du es vergessen, sondern es hat mich zumindest neugierig gemacht. Und es hat einen sehr, sehr cool und zusammenfassenden Blick auf die Entwicklung von Wrestling im Allgemeinen gegeben. Und deswegen für mich, ich will nicht sagen, es ist ein Must-Watch, aber es ist schon verdammt nah dran. Und eigentlich für jeden Wrestling-Fan vielleicht dann sogar doch. Das waren so meine was unser Chris dazu sagt. Ja, also ich hatte auch schon eine Zeit lang, also eine Zeit ist vergangen, wo ich tatsächlich in eine Dokumentation oder Serie so verfallen bin, dass ich ins Binge-Watchen komme. Und diese Serie hat es definitiv geschafft. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, das Interesse war schon im Voraus natürlich gegeben aufgrund der Situation, die sich ergeben hat, aber auch, weil man in diesem Produkt drinnen ist. Und ich glaube, es ist so ein Phänomen. Ich glaube, man achtet dann irgendwie mehr auf darauf, wie das Thema Wrestling in einem Mainstream-Kanal dargestellt wird, wo es ja immer noch irgendwie, also der, ich glaube, das Wort Wrestling hat ja immer noch bei der Mehrheit der Menschen so einen entsprechenden, wie heißt das, so Glocken, die im Kopf aufleuchten, und meistens ist es dann eher in so eine, würde ich mal vorsichtig behaupten, in eine negativere Richtung geprägt. Und das ist immer sehr spannend zu sehen, wenn etwas quasi ins Mainstream kommt und dann hat man irgendwo, jetzt möchte gern Anführungszeichen, doch einen Einblick, weil man schon so lang drin ist, und entsprechend war dann das Interesse bei mir sehr groß. Aber ich denke, was sie gut gemacht haben, hast du schon in den Ansätzen erwähnt, also du hast ja da schon ein Brett vor dir, also wenn du die Doku über Vince machst, dann wirst du halt nicht drum hinwegkommen. Du musst den Leuten, die jetzt Wrestling nicht kennen, erstmal auch Wrestling nahelegen beziehungsweise erklären, und da kommst du schon in die erste Gefahr quasi, dass du irgendwie das Wort Fake und Skript umgehst mit netteren Worten in Anführungszeichen. Und auch die Geschichte, die ja, am Ende bin ich immer noch tatsächlich überrascht, dass man es für mich, meiner Meinung nach, sehr gut zusammengefasst hat in doch wenige Episoden. Ja, ist jetzt eine Zeit lang her, ich weiß jetzt nicht, wie viele es waren, aber ich glaube, keine ging jetzt großartig länger als 1 Stunde 10 oder so. Und du hast ja da genug Skandale, die du abarbeiten musst. Und am Anfang habe ich mir schon gedacht, dass man auf das hin, dass, also ich irgendwie kommt es mir so vor, man hat sich bei der Produktion schon am Anfang, ich habe keine Ahnung, wann die Produktion gestartet ist, aber man hat sich, glaube ich, doch Mühe gegeben, um auch das Genie Vince McMahon uns zu verkaufen und zu präsentieren, was auch, wenn das alles so stimmt, ich gehe mal davon aus, dass das so stimmt, auch der Wahrheit entspricht. Also ich fand das super spannend, wie er eigentlich immer so der Konkurrenz einen Schritt voraus war und auch nicht wirklich sich gescheut hat, so Gentleman Agreements zu brechen, die offenbar nötig waren, um sich dieses Monopol zu holen, das so lange gehalten hat und auch immer noch, also nicht mehr quasi als Monopol, aber die Marke ist ja unglaublich stark, auch 2024. Und ich denke mal, dann hat man, je mehr auch, glaube ich, die Produzenten selbst gebohrt haben, hat man dann schon gesehen, meine Güte, also wenn man, je tiefer man gräbt, desto krasser wird das Ganze. Und sie haben am Ende sich auch nicht davor gescheut, glaube ich, so einen Unterton, den Bruce Prichard auch dann angesprochen hat, quasi als der Verteidiger für das Produkt, die Marke und Vince, haben sich nicht gescheut, da auch wirklich so mit der Hand auszuholen und reinzuboxen. Also muss ich sagen, mir fehlt jetzt tatsächlich so in den jüngsten Vergangenheit der Vergleich zu anderen Dokumentationen auf Netflix, weil ich mich irgendwie doch daran satt gesehen habe. Und es wäre super spannend, so jemanden zu haben, der sich das Ganze auch ansieht und selten bis gar nicht WWE Wrestling gesehen hat, um einfach zu wissen, ob man da tatsächlich dranhängt, auch als Außenstehender, oder ob es tatsächlich das Binge-Watching, zumindest bei mir, ausgelöst hat, weil einfach die Materie uns so bekannt ist und man sich immer wieder fragt, okay, wie gehen die jetzt dran, wie präsentieren sie es jetzt eines so großen Publikums. Und Das war sicherlich nicht einfach aufgrund der langen Geschichte und natürlich auch der ja doch auch sehr schlimmen Anschuldigungen, die ja noch immer auch viel Feuer schüren im Netz. Und ich denke, sowas mit sowas umzugehen richtig, da musst du schon ein Feingefühl haben. Und ich denke, sie haben es irgendwo auch geschafft. Und da muss man sagen, unabhängig jetzt in Klammer gesetzt, was rund um Vince McMahon passiert, die Doku für sich, würde ich mal behaupten, eine der stärkeren der letzten Jahre auf Netflix. Und mir hat es sehr gut gefallen und tatsächlich wäre ich auch interessiert, so das Ganze nochmal zu sehen, weil du hast schon recht, ich denke, man achtet dann immer noch mehr auf die Worte, auf die Szenerie und das kann auf jeden Fall nochmal einen anderen Einblick haben, aber unterm Strich muss ich sagen, habe ich echt lange nicht mehr so die Gier gehabt, auch aufgrund der cleveren Cliffhanger, muss man sagen, die sie ja immer einbauen, habe ich selten in der Vergangenheit so ein Verlangen gehabt, wenn ich zu Hause war, so, ja gut, bevor ich jetzt laufen gehe, bevor ich jetzt die Wäsche mache, schaue ich mir halt jetzt nochmal die 50 Minuten an von Folge 3, 4 oder 5 und ja, das sagt, glaube ich, schon einiges aus über diese Doku. Glaube ich auch. Also bei mir war es tatsächlich so, dass ich habe damit Montag angefangen, dass ich mich zwingen musste, am Montag nach der vierten Folge aufzuhören. Am liebsten hätte ich es durchgeguckt tatsächlich, aber ich hatte noch ein bisschen was zu tun und dachte auch, nee, komm, gib dir mal Dienstag noch zwei Folgen, dann kannst du da auch noch mal schauen, die werden ja auch noch mal, die letzten beiden waren, glaube ich, auch die längsten, die gingen irgendwie eine Stunde 10 oder so und die anderen immer so, was ich, 55, 56 Minuten und hat auch wirklich Spaß gemacht und hat wirklich geschockt. Es gibt natürlich auch ein paar Lowlights, diese Geschichte, Shane kämpft um die Anerkennung von Vince und so, da weiß ich, ob es das gebraucht hat, das war mir dann schon ein bisschen sehr, sehr Netflix-mäßig, aber der Rest war schon super. Ich hab mich gefragt, was Netflix vorhatte. Was war die Idee von Netflix mit dieser Serie? Und ich habe überlegt, zu Anfang, auch in den Podcasts hatte ich es, glaube ich, auch gesagt, das ist vielleicht so eine Art Begleitkiste für den Launch auf Netflix selbst. Weiß ich aber ehrlich gesagt gar nicht. Denn wenn man sich die Interviews anguckt, die sind ja teilweise von 2021, die da genommen worden sind. Und ich weiß nicht, ob da der Netflix-Deal schon am Köcheln war sozusagen. Also insofern glaube ich tatsächlich, aber das müsste man nachprüfen, das wissen auch andere bestimmt viel besser schon, das ist vielleicht sogar schon ein Fakt, den ich nur nicht kenne. Ich könnte mir echt vorstellen, dass dass Netflix das so gemacht hat, vor dem Hintergrund, wie sie immer ihre Dokus machen, eine reißerische Doku über einen bekannten Menschen, über den größten Promoter aller Zeiten sozusagen, über den Chef von WWE. Als die Doku losging, wusste man ja noch nicht, wie es mit WWE genau weitergeht und ob das Ding wirklich verkauft. Also gerade in der letzten Folge haben wir gesehen, wie die Ereignisse sich überschlagen haben letzten Endes. Da musste ich auch teilweise unsere Podcasts denken, wo wir gerade mit den News da teilweise gar nicht hinterhergekommen sind. Ich habe mich da wirklich in der Rekapitulation der Geschichte, Vince geht, Vince kommt wieder, feuert die Hälfte des Vorstands, Stephanie haut in den Sack, geht auch weg, neue Vorwürfe, Vince will den Verkauf an Endeavor, TKO klar machen, dann Netflix-Deal, das ging ja um Stunden da teilweise, was da gelaufen ist. Und dann wird man Vince nahelegen, dass er zu gehen hat. Er selbst wäre beim ersten Mal schon nicht gegangen, er wäre auch beim zweiten Mal definitiv nicht gegangen, wenn er noch eine Chance gehabt hätte. Aber da gab es nichts mehr. Da hatte er nichts mehr zu sagen, da war WWE schon verkauft. Also das fand ich bemerkenswert, wie damals sich die Ereignisse dann, oder damals ist gut, vor noch gar nicht so langer Zeit die Ereignisse überschlagen haben. Und, pardon, und das ist, das war eben, was die Show so stark gemacht hat, aber was mich zur Frage zurückbringt, was hat Netflix damit vorgehabt? Und ich glaube, wie gesagt, die wollten einfach eine reißerische Geschichte erzählen. Die wollten Vince McMahon so schillernd darstellen, wie es irgendwie nur geht. Das hat Chris ja auch schon gesagt, sowohl seine starken Seiten als auch seine potenziellen Abgründe, über die man ja schon immer spekuliert hat. Man hat ja nicht umsonst auch die Story über Sable gebracht und auch die ganzen anderen Geschichten, die Vince dann ja immer wieder die Leute, wie er sie wieder zurückgeholt hat, sagte Meltzer ja auch. Also wenn du irgendwie eine Jobgarantie bei Vince haben willst, dann sieh zu, dass du mit ihm Stress hast, geh weg. Er wird alles tun, dass du wiederkommst. Also eine bessere Jobgarantie gibt es eigentlich gar nicht, als dich mit ihm anzulegen und dann irgendwann zu gehen. Er wird dich unbedingt wiederhaben wollen, allein schon, um zu zeigen, dass er dich wiederhaben kann. Und diese Geschichte, diese schillernde WWE, diesen schillernden Vince McMahon und natürlich auch das Schillernde am Wrestling-Sport schlechthin, das darzustellen in einer glitzernden, reißerischen Doku, ich glaube, das war das, was Netflix von Anfang an vorhatte, als dann der WWE-Deal bei Netflix mehr oder weniger klar war, konnte man dieses Szenario noch umso weiter forcieren, weil man ja dieses schillernde Produkt jetzt dann selber am Start hatte. Und da bleibe ich dabei. Also wenn Netflix eine Doku gemacht hätte, wo sie WWE und Vince hätten hochleben lassen, hätte das sogar locker backfeiern können, weil das hätten vielleicht die Zuschauer mitgekriegt. Und deswegen bleibt es dabei. Wenn du ein schillerndes Produkt hast, stell's auch schillernd und reißend dar in deinen Dokus. Und deswegen wird die Show auch nur interessanter. Dass da am Ende dann tatsächlich noch die reellen Ereignisse das alles eingeholt haben und die Doku dann jetzt unter ein noch ganz anderes Licht gestellt haben oder in ein ganz anderes Licht gestellt haben, das mag dazugekommen sein. Aber ich weiß nicht, Chris, ich glaube WWE, ich sage es zum dritten Mal WWE, ich glaube Netflix wollte einfach nur eine typische, reißerische, schillernde Netflix-Doku machen. Ja, ich glaube, sie hatten noch hier einen sehr dankbaren Protagonisten mit Vince McMahon. Also ich habe mir jetzt gerade auch überlegt, so Mann, in welcher Sportart hast du eine solche Variation an Themen? Ja, weil bei Vince McMahon kommt ja nicht nur die quasi das Genie, der seiner Zeit voraus war und eine der größten Marken der Welt produziert hat. Es kommt ja auch dieser Steroid-Skandal zu Owen Hart, dann der Montreal Screwjob, dann quasi das Gimmick Mr. McMahon, den man jetzt vergleicht mit der Real-Life-Person und er sagt, ja, eigentlich bin ich das nicht, das ist ein Gimmick und das Gimmick, ja, spiele ich nur im Ring und dann kommen diese Anschuldigungen. Totgelacht habe ich mich, ja. Ja, oder? Das war sehr interessant, finde ich. Aber er meinte das wohl ernst. Also man weiß definitiv bei ihm ja nie, was er meint. Das ist, also bei ihm, wirklich, er ist ja irgendwo wirklich spannend. Ich weiß halt nicht, wie er gesundheitlich drauf war bei diesen Interviews. Also, weiß nicht, so fit sah er jetzt nicht aus, aber. Ich fand, er sah gut aus. Der war ja damals schon 76 oder so. Und dafür fand ich ihn überraschend fit, muss ich sagen. Ja, fandest du ihn? Okay. Ja, ich fand, er sah nicht schlecht aus. Ja, jetzt mittlerweile, also, er hatte ja damals, nee, Schnauzer kam danach, genau. Also, er hat sich ja nochmal ordentlich verändert. Aber wie gesagt, du hast dann wirklich einen dankbaren Protagonisten bekommen und allein die ganzen Ära ist ja Hulk Hogan, da hast du ja auch jemanden, wo du sagen kannst, okay, Wrestling-Fan oder nicht, den habe ich schon mal gesehen, von dem habe ich schon mal gehört und der war ja präsent über die ersten 3-4 Folgen bis hin zum Ende eigentlich. Und wenn du jetzt sagst, okay, ich mache eine Doku über die FIFA, haben sie ja auch gemacht, ja, hast halt irgendwie nur in Anführungszeichen so Korruption, okay, ja, dann arbeitest du halt auch das schnell ab. Weiß nicht, American Football, das ist wahrscheinlich so das Problem mit den Gehirnerschütterungen, dieses CTE-Problem. Aber das, beziehungsweise ich bin da jetzt kein Experte, aber das, welche anderen Themen kannst du da noch mitnehmen? Vielleicht Tom Brady als die Leitfigur, aber du hast halt mit WWE und Vince McMahon da wirklich, wie du schon sagst, schillernde Sachen. Und ich glaube, das kann wirklich auch für Außenstehende eine Doku sein, die man wirklich ordentlich runtersüchtelt. Und Netflix hat sich da sicherlich haben sicherlich das bekommen und viel mehr darüber hinaus, was sie da vorhatten. Ich frage mich halt, was ich super gern wissen würde, habe ich, glaube ich, schon damals gesagt, ich bilde mir ein, es gelesen zu haben, oder vielleicht habe ich es gelesen, dass man die geplant hat und dann wurde sie auf Eis gelegt, nachdem diese Anschuldigungen offengelegt wurden. Und ich frage mich, ob dann diese Doku, also sie wurde auf Eis gelegt, wahrscheinlich ins Archiv, und als dann der Deal an Land gezogen wurde, ob man sich gesagt hat, naja, vielleicht ist es nicht so schlecht, wir werden das mal abklären, ob man das dann nicht so und doch vielleicht kurz vor dem Start nochmal so präsentiert und ja, also ich weiß halt nie, wie das Ganze läuft, ob du jetzt als Außenstehender dann quasi nachdem du es zu Ende gesehen hast, dann so die Mitteilung bekommst, ja, wenn dir das gefallen hat, dann freu dich auf den 1.1.25 oder wann auch immer der Start ist, denn dann kommt WWE Raw zu Netflix. Also es gab ganz halt sicher, glaube ich, auch, ja. Ja, weil ich merke es bei mir, ich bekomme halt auch so meine Notifications und Mails, weil da stand so, ja, was auch immer, irgendein, du hast jetzt Prisoners gesehen und aufgrund dieses Geschmacks empfehlen wir dir jetzt, was auch immer, einen anderen Film, der mit dem guten Jake stattfindet. Also kann ich mir gut vorstellen, dass man danach auch eben solche Mitteilungen bekommt. Aber dieser Aspekt wäre sehr interessant zu wissen, ob die wirklich ad acta gelegt wurde und ob sie aufgrund dieses Netflix-Deals, der ja offenbar erst im Laufe dieser Reihe an Land gezogen wurde, dann wieder auferlebt wurde. Aber ich denke mal, um auf deine Anfangsfrage einzugehen, ja, ich denke, dass sie damit auf jeden Fall sich selbst treu geblieben sind. Ob das jetzt positiv oder negativ ist, weiß ich nicht. Ich meine, bei mir hat es funktioniert, das Reißerische. Es waren schon unglaubliche Cliffhanger. Also das waren schon, wenn ich raten müsste, Better Call Saul hatte nicht so gute Cliffhanger wie sie. Ja. Vor allem mit diesem Trial of Mr. McMahon, wo Hulk Hogan dann quasi aussagen sollte. Und da haben sie gesagt, ja, und dann war ich da und. Und dann kommen die Credits. Also das haben sie schon sehr, sehr gut gemacht. Von daher bin ich absolut überzeugt davon, dass sie hier sich die Finger geleckt haben, als das Okay gegeben wurde, von wem auch immer. Ja, du, pass auf, wir können, das ist abgesegnet. Vince McMahon kann fertig produziert werden. Und ich würde mich nicht überraschen, dass da auch durchaus ein Spike in den Abo-Anmeldungen gekommen ist. Ein Aspekt dazu noch, den du hast angesprochen, das erinnere ich auch. Es ist, glaube ich, auch ein Fakt. Aber da wir beide jetzt nicht komplett safe sind, bleibe ich bei einer 99%igen Sicherheit, dass es so ist. Die Netflix-Doku war tatsächlich auf Eis gelegt, nach dem, was ich gehört hatte. Okay, dann habe ich mich nicht eingebildet. Okay. Ich zumindest zu 99,9%. Okay. Also ich will mir noch eine Hintertür aufmachen, was bei mir ja immer nie was heißen muss, wenn ich 99,9% sage. Aber ich meine auch, dass es auf Eis gelegt war. Und die Frage ist, warum hat man es dann nicht auf Eis gelassen? Und ich glaube, ein Aspekt könnte tatsächlich sein, was du schon gesagt hast. Also auch da mag es vielleicht in irgendwelchen gut informierten Kreisen schon deutlich bessere News oder Fakten gar geben, dass man gesagt hat, okay, WWE kommt zu uns und wir machen jetzt die Doku zu Ende als Appetizer oder wie man das auch immer sagen möchte, so im Fahrwasser dessen machen wir die Vince-Doku zu Ende. Und der zweite Aspekt, den ersten wohl auch bedingend oder ermöglichend, könnte tatsächlich der Fakt gewesen sein, dass Vince bei WWE schlicht nichts mehr zu sagen hatte. Dass gewissermaßen das ganze WWE-Material, dass die Interviews der Worker und was auch immer, dass hier WWE gesagt hat, okay, wir von TKO sind cool damit, weil es auch für das Produkt vielleicht gut ist. Natürlich wollen wir uns doch gerne mal die Dokus angucken und schauen, was in den Folgen so zu sehen ist. Und offensichtlich hat WWEs Rechtsabteilung gesagt, passt schon. Also das ist für das Produkt vielleicht eher besser als schlechter und für den Netflix-Deal auch. Und dann geht's eben los. Und wir wissen, dass eine Person darüber überhaupt nicht amused war, und das war Vince. Das ist, glaube ich, auch ein Fakt. Er hat tatsächlich versucht, juristisch diese Ausstrahlung ja zu verhindern. Bei den letzten Auftritten, wo er hätte kommen sollen, ist er nicht gekommen. Und das, was er gesagt hatte, hätte er am liebsten weghaben wollen, weil er wusste, das wird jetzt in ein anderes Licht gerückt oder was auch immer. Vielleicht hätte er manche Sachen gar nicht sagen sollen. Ich glaube, in einer Folge wurde er gefragt, als er es hieß, ja, da gibt es ja das Innere und das Äußere von Vince und was sagt jetzt dein Inneres? Ja, Sex oder so ähnlich, hat er, glaube ich, in einer Folge gesagt. Was ich jetzt noch sage, hat irgendwie mit Sex zu tun oder so ähnlich, was ich denke. Das sind alles natürlich Sachen, die jetzt in einem ganz anderen Licht rüberkommen. Und deswegen hat Vince tatsächlich ja, nach allem, was man gelesen hat, wirklich versucht, diese Netflix-Doku zu verhindern, zu kaufen, was auch immer. Aber Netflix hat gesagt, nö, ist nicht, wir machen das jetzt. WWE hat gesagt, gut, oder TKO Endeavor, wir werden da jetzt keinen Stress mitmachen. Unsere Rechtsabteilung ist cool damit. Und dann ist es über die Bühne gegangen. Das zeigt natürlich auch, wo Vince jetzt mittlerweile steht. Also er steht auf keinem schlechten Level, der arme Milliardär. Er wird es irgendwie überstehen. Aber zumindest seine Allmacht in diesem Sinne ist nicht mehr da. Er ist immer noch unendlich nicht, aber er ist fast unermesslich reich, aber die Macht, die er als WWE Mogul hatte. Die ist in der Form nicht mehr da und TKO hatte wohl keine Probleme damit, das Ganze so abzusegnen. Spannende, spannende Sache tatsächlich. Eine Frage habe ich noch und dann ist der Rest natürlich bei euch. Also vielleicht habt ihr es mittlerweile geguckt oder ihr habt es nochmal geguckt oder habt ein bisschen sacken lassen, als seitdem ihr es geguckt habt. Vielleicht seht ihr es ja ähnlich wie wir. Vielleicht sagt ihr, Gott, ihr müsst ja nicht immer alles toll finden. Tun wir eigentlich nicht. Wir finden ja bei WWE gerade vieles manchmal nicht so gut. Aber eine Sache habe ich noch, Chris. Waren ja nun doch wirklich die Stars da, muss man sagen. Ja, also wir haben ja auch gelernt, das war, ich dachte, da war ich auch wieder so, oh, ich dachte, es kann nicht sein. Wirklich, es kann nicht sein. Ich habe jetzt auch in der Doku gelernt, dass Dwayne Johnson eigentlich der einzige Grund war, warum The Rock overgekommen ist. Nicht, weil er bei Vince eingefordert hat, dass er zur Crowd sprechen darf und erklären darf, warum er denn jetzt so drauf ist, wie er drauf ist und dadurch dann zum Monster-Heel wurde und overgekommen ist. Also Vince hat, also wir haben jetzt gelernt, dass Dwayne Johnson nicht nur WrestleMania im letzten Jahr, in diesem Jahr gerettet hat. Wir haben auch gelernt, dass Dwayne Johnson CM Punk die Promo hat machen lassen. Und wir haben jetzt auch gelernt, dass Dwayne Johnson der Grund war, warum The Rock überhaupt erst berühmt geworden ist. Der Mann ist auf seine Weise auch kaum zu beschreiben. Aber wie gesagt, wir haben ja alle möglichen Leute da gehabt. Wer war für dich denn der Star der Show? Das ist ganz einfach. Dave Meltzer. Aber sowas von eindeutig, oder? Also, ja, weil er ist halt irgendwo eine, er sitzt halt da und man, ich weiß nicht, Netflix hat jetzt nicht, ah, das wäre natürlich spannend, wie jetzt ein Außenstehender ihn beschreiben würde und für wen ein Außenstehender jetzt der Star der Show gewesen wäre. Netflix hat ihn jetzt nicht als den Mann, glaube ich, beschrieben, den wir ihn kennen, also quasi eigentlich der Mann außerhalb der Riesenmarke WWE, aber ein Experte und steht halt mit nicht nur mit seinen Sternen, sondern mit dem Observer einfach auf einem ganz eigenen Level und jemanden dahin zu setzen und einfach wie er da sitzt und sich jetzt nicht einlässt eigentlich auf das, wo wir die Doku jetzt zusammengefasst haben, nämlich reißerisch und schillernd. Nee, er bricht es immer runter. Also nicht nur die Zahlen von den Ticketverkäufen bei WrestleMania und alles. Sagt er, ja, nee, Leute, das waren ungefähr 30.000 weniger. Aber dieses Nüchterne, wie er das ganze Business auch einfach ja, irgendwo beerdigt hat, aber auch irgendwo dieses schnelle Wissen, hat ihn super charismatisch aussehen lassen und einfach, glaube ich, real. Und ich glaube, aufgrund dieser ganzen anderen Charaktere und Gimmicks, ja, also ich meine, Taker muss man nicht sprechen, Stone Cold, Hulk Hogan, irgendwo waren die alle im Gimmick, finde ich. Auch Bret Hart. Und er war dann so, ja, eigentlich war das so und nicht anders. Und das war super erfrischend und einfach auf den Punkt gebracht und einfach super genial, weil da dieser Unterton den Ganzen so die Würze und den Geschmack gegeben hat. Ich war wirklich, ich hab eigentlich immer auf ihn gewartet. Bei jeder, wenn Netflix so mit dieser, weiß nicht, dem Moderator gesagt hat, ja, und dann kam eben diese Situation und WrestleMania war geboren und er so, ja, genau, aber das war eigentlich so. Also, das war absolut genial und für mich mit weitem Vorsprung Meltzer. Ja, aber mit Abstand. Also Meltzer war der Grund, warum ich den Observer Radio gehört habe. Ich schaff's zeitlich leider nicht mehr. Aber wenn Meltzer hustet, stehe ich stramm. Also der muss sich nur räuspern. Und ich weiß, Achtung, jetzt kommt irgendwas. Also wir kriegen ja manchmal so ein bisschen, sag ich mal, Druck, dass wir immer noch die Meltzer-Sterne besprechen und so weiter und so fort. Und davon werde ich auch nicht eine Sekunde ablassen, weil ich diesen Mann einfach so großartig finde. Er, wie Chris schon sagte, er bringt es dann auf den Punkt. Und er hat noch was anderes, was ihn so großartig macht. Wir kennen ihn ja nicht, aber egal in welchem Interview, bei welcher Doku Meltzer irgendwas sagt, er wirkt nie wie ein Arschloch. Er wirkt nie wie jemand, der nachtreten will. Er wirkt nie wie jemand, der sich profilieren will, der irgendwie sich selbst darstellt oder der irgendwie meint, Rechnung begleichen zu müssen. Im Gegenteil, er versucht, die Fakten, die er darstellt, immer so weich zu formulieren, dass sie als Fakten zwar klar sind, aber niemandem wehtun, auch in Bezug auf Vince. Er ist deutlich in dem, was er sagt, sehr deutlich. Aber er ist nie polemisch oder irgendwas anderes. Ich glaube, Jim Cornette hat mal irgendwie gesagt, als er dann irgendwie mal beim Observer Radio dabei war und Alvarez und Meltzer mit ihm so eine Dreierrunde gemacht hatten. Cornette ist ja dafür bekannt, dass er dann doch sehr emotional ist in bestimmten Situationen. Und Dave sagt dann, ja, Jim, das kann man aber auch dann so und so differenziert sehen. Und dann hat Jim Cornette gesagt, irgendwie, ich musste so lachen, ja, Dave, ich weiß, was du da sagst, aber du bist einfach so nett, so nach dem Motto. Und damit kommt Cornette nicht klar. Du kriegst Meltzer kaum aus dem Konzept. Das Einzige, wo Meltzer aus dem Konzept vielleicht mal kommt, ist in einer Observer-Live-Situation, wenn er sich selbst überschlägt. Also das Einzige, was Meltzer aus dem Konzept bringen kann, ist Meltzer selbst. Wenn er irgendwie 1000 Ideen im Kopf hat und 1000 Infos und weiß nicht, welche er zuerst erzählen soll. Und in so eine Situation kommt er in der Doku natürlich nicht. Da ist ja alles mehr oder weniger vorher klar. Und er hat Zeit, er hat Ruhe, kann man auch einen zweiten Take machen. Da ist Meltzer natürlich unglaublich in solchen Sachen. Aber ich finde, das hat Chris so schön gesagt und ich würde noch den zweiten Aspekt dazu bringen. Er ist einfach fachlich vom Wissen her. Faktenwissen, ja, ganz klar, Faktenwissen. Macht ihm keiner was vor. Er bringt das so charmant und ruhig rüber und kann einen mega breiten Bizeps zeigen, ohne dass es angeberisch wirkt. Also er sieht ja immer mit seinem geilen Bizeps immer so putzig aus. Und der ist ja auch weit über 60 mit. Ich glaube, der ist 63 oder 64 oder so. Und nee, der muss noch älter sein. Ich guck mal, wie alt Dave Meltzer ist. Der müsste bald Ende 60 sein. Der müsste Ende 60 sein. Ja, da bin ich jetzt auch gespannt. Das interessiert. Ja. Meltzer. Das prüfen wir doch jetzt mal kurz. Dave Meltzer. Der geht ja noch. 61er Baujahr, der ist 63. Also, ja. Da habe ich dann doch etwas daneben gelegen. Er sieht immer ein bisschen älter aus, finde ich. Aber ja, das war für mich auch. Also, Dave Meltzer, Applaus. Und deswegen an alle Hörerinnen und Hörer, die sich aufregen wegen der Meltzer-Sterne. Forget about it. Aber ich finde es irgendwie spannend. Ich meine, das ist jetzt irgendwie, lenkt ein bisschen ab von der Doku, aber ich finde das überaus interessant, dass Meltzer, oder vielleicht bin ich auch in einer Bubble, aber dass der Name Meltzer auch irgendwie jetzt eher so in einen negativeren Aspekt irgendwie genutzt wird auf den sozialen Medien. Wie gesagt, verstehe das nicht. Ich auch nicht. Also es wird halt irgendwie schnell, ich glaube, da war irgendwas mit so einer Ankündigung, einer Fake-Ankündigung wegen Backlash und da ist er aufgesprungen drauf und es hat sich halt irgendwie als ein Fake herausgestellt. Mein Gott, passiert jedem, aber das hat das Internet halt sofort genutzt, um quasi auf ihn einzutreten. Und ich finde das super spannend, denn am Ende, ich denke mal, da sind wir uns einig, da ist tatsächlich nie wirklich so ein Interesse bei ihm, glaube ich, irgendein Produkt niederzumachen oder so. Das war ja beim Kollegen Alvarez immer anders, in Bezug auf WWE vor allem, als ich selbst noch regelmäßig reingehört habe. Er war da wirklich immer ruhig und sachlich und hat halt die Fakten genannt, wie sie waren. Wenn das Rating schlecht war, war es halt schlecht. Und wenn die Zuschauerzahlen nicht bei, weiß nicht, 93.000 waren, sondern bei 55.000, aber dass irgendwo so jetzt so dieser Hate rausgekommen ist, ich frage mich, wie sich sowas entwickelt und warum. Denn am Ende ist es halt seine Meinung. Und er sagt das auch immer, weil viele ihn auch ansprechen. Ja, wie kann man Kurt Angle nie ein 5-Sterne-Match geben? Und er so, ja, Brother, ich habe es in dem Moment nicht als 5 empfunden. Wenn du gerne irgendwie ein eigenes System aufstellen möchtest und dem ganzen Match 5 Sterne geben willst, sehr gerne. Und ich habe mir das damals auch angehört und habe gedacht, ja, du, fair enough eigentlich. Weil ich habe mich auch so gefragt, hä? Wie kann man Kurt Angle nicht 5 geben? Und ich so, jeder hat seine Meinung. Und offenbar hat seine Sternebewertung einfach so die größte Reichweite und irgendwo auch die beste Kredenz. Und deswegen mache ich das auch immer wieder sehr gern. Aber dass im Moment so eine, ja, so ein Aufruhr bezüglich Dave Meltzer herrscht, finde ich tatsächlich sehr interessant, aber auch irgendwie so überraschend, weil ich es nicht so ganz nachvollziehen kann, denn er drückt einem ja nichts auf. Also das finde ich sehr, sehr interessant. Also, wo ich dir jetzt zugehört habe, eine Idee könnte natürlich sein, Also WWE ist mit Meltzer also ja sehr, sehr zurückhaltend, ja, in Anführungszeichen, ja, weil er hat das K-Fape getötet, er, so sagt man ihm immer nach von WWE, er war ja mal bei WWE eine Zeit lang, also hat er zu Anfang da auch gearbeitet, glaube ich, fürs WWE-Magazin, und ist dann relativ schnell auch weg, und ich glaube tatsächlich, dass WWE da so ein bisschen den Blick drauf hat sozusagen und dass natürlich die WWE-Fans da auch dann steil gehen. Ich weiß auch, dass Meltzer, also so zurückhaltend er sich ja auch ausdrückt und so deutlich ist er ja mit seinen Faktenansagen sozusagen, aber er tritt ja auch manchmal in Fettnäpfchen oder man redet ihm nach oder ein, dass er in Fettnäpfchen getreten ist. Ich glaube, er hat damals mal mit Peyton Royce vor 7-8 Jahren oder vor 5-6 Jahren, weiß ich nicht mehr, auch medial so ein Techtelmechtel gehabt, weil er irgendwie sich falsch ausgedrückt hat Richtung Bodyshaming und so. Und Peyton Royce ist ja nun nicht, sag ich mal, dafür bekannt, dass sie, weiß ich, 7-8 Kilo zu viel hat. Und da hat sie irgendwie getwittert, glaube ich, what you want from me, Dave, should I starve myself to death oder irgendwie sowas, weil irgendwie hieß ja, Peyton Royce ist wohl aus dem Urlaub gut genährt wiedergekommen, ich weiß es nicht genau, und hat man sich sofort Richtung Bodyshaming auf ihn gestürzt und naja, da ist er ja dann, das hat er auch nie so gemeint und aber irgendwie, ich weiß auch nicht, Meltzer ist für viele so, viele mögen ihn tatsächlich nicht. Und ich verstehe, ich frage mich, wie kann man ihn nicht mögen eigentlich? Aber naja. Ja, mein Chris, das war unsere Vince McMahon-Doku. Ich werde sie mir auf jeden Fall noch ein zweites Mal angucken und dann nochmal die zweiten Eindrücke ja sacken lassen gewissermaßen. Und ja, vielleicht noch am Ende in der Tat. Also ich finde, der Undertaker ist aber sowas von Vince McMahon-Guy da rausgegangen. Ja. Hogan fand ich erfrischend authentisch, muss ich sagen. Also, den fand ich gar nicht verkehrt und Bret Hart tat mir wieder irgendwie leid, weil er ist immer noch nicht über die Sachen weg von früher. Meine Güte, das spürst du jede Sekunde, oder? Also, ich muss sagen, ich weiß halt nicht, ob das jetzt mittlerweile auch sowas wie ein Spiel ist von ihm, weil das ist schon wirklich die Sache mit Goldberg, also wenn ich Goldberg bin, denke ich mir auch so, oh, bruv, man, Alter, ich bin 55, man, come on, lass es sein, ich meine, es tut mir leid. Weil Goldberg hat nie gesagt, so, ja, der übertreibt, das war nie, er hat sich auch entschuldigt, so, und die Sache ist bei Brett einfach nie vorüber, aber ich meine, das ist ein, ja, ich kann vielleicht zu wenig sagen zu Brett, das Einzige, was ich sagen kann zu ihm ist, ich glaube einfach, dass er wirklich so mit dem Ego, weil er wusste, dass er so gut ist und er in sich selbst einfach diesen Magier im Ring gesehen hat und er sagt es ja immer wieder, ich glaube, für ihn waren sogar die seine Sicherheit im Ring ihm wichtiger als die Championship-Titel und dass ihm das dann quasi in Anführungszeichen weggenommen wurde, dass das nachhalt so all die Jahre, aber ich weiß nicht, das wird, irgendwann war es, okay, krass, dann wurde es süß und jetzt wird es halt irgendwie so, come on, man. Wir sind hier bei der Vince-Doku. Aber wie gesagt, ich kann es nicht beurteilen. Also das die Person Brett und ob das irgendwie auch forciert, es wird vielleicht auch forciert von den Machern. Weil, warum lädst du ihn wie sonst ein? Ich glaube, du musst ihm das Stöckchen hinhalten, er springt schon. Also das ist bei Brett, glaube ich, so eine Sache. Und wir wissen es ja auch nicht genau, aber auch die Reaktion, als er bei Raw war, er sagte, er war so froh, dass die Reaktion gut war, er hat da tagelang nicht schlafen können, ich glaube ihm das, also der ist auch genau wie der Taker nie so richtig aus dem Kayfabe rausgekommen, es muss ja auch nicht schlecht sein, ne? Der hat das eben gelebt und alles toll und wir wollen das auch nicht bewerten, Gott bewahre, wir stecken da nur wirklich mal so gar nicht drin, aber es wirkt eben manchmal so. Das Letzte, was mir noch aufgefallen ist, auch geil, ne? Der Taker sagt, ich würde für Vince eine Kugel nehmen. Hat er ja wirklich am Ende ziemlich deutlich gesagt. Und Vince sagt, ja, das mit der Gehirnerschütterung, das hat sich der Taker schon eingeredet, als er gegen Brock da das Match hatte. Der hat, glaube ich, damit nicht klargekommen, dass er den Titel, dass er die Streak gegen Brock verliert. Deswegen, also ich weiß auch gar nicht, wo eine Gehirnerschütterung sein soll. Alles Unfug. Das ist ja auch alter Vince, ey. egal, aber spannende Doku, wie gesagt. Falls ihr noch nicht gesehen habt, für mich mit so ziemlich die beste Netflix-Doku, die ich bisher gesehen habe. Und gut, ich bin ja auch weiß ich nicht, da ist eben ein bisschen mehr drin als nur Doku gucken. Ja, Chris, da müssen wir jetzt irgendwie ja den, wie soll ich sagen, den Schwenk hinbekommen zum aktuellen Produkt. Und es wurde ja auch am Ende der Doku das aktuelle Produkt thematisiert, dahingehend, nach der Frage, wie WWE ohne Vince gehen könnte, könnte es überhaupt sein? Hogan hat gesagt, naja, kann ich mir am besten Willen also eher wohl nicht vorstellen. Und am Ende war die Punchline, ja, WWE geht es derzeit eigentlich besser als jemals zuvor. Neue Rekorde überall, die Ticketverkäufe bei Raw gehen immer höher. Diese Woche waren wir angeblich bei über 11.000, was ja fast schon pervers ist. Und wieder Weekly, wie gesagt. Und ja, also man sieht, es geht auch ohne Vince. Und man hat dann da auch eben schon so die Bloodline-Story genommen. Man hat Cody am Ende hinten rausgezeigt, der sich ja auch während der Doku äußern durfte. Also das WWE-Produkt als solches, sagte Meltzer auch, der Peak war in der Attitude-Ära. Aber das Geld wird heute verdient. Heute verdienst du deutlich mehr Geld als damals, obwohl die Zuschauer, die da sind, sicherlich nicht mehr sind. Und auch das, sag ich mal, das Gehype auch nicht annähernd mehr ist. WWE verwaltet sich jetzt einfach auf allerhöchstem Niveau, pflegt die Marke, pflegt den Brand und verdient sich dumm und dusselig sozusagen. Und in dieser Situation sind wir jetzt. Ja, Hunter buckt solide durch die Gegend, auch nicht immer perfekt, aber hat einen roten Faden. Natürlich gibt es auf der Ebene, wo WWE jetzt ist, als nicht nur Börsenunternehmen, das war man ja schon ganz lange, sondern auch als Teil eines großen Sports-Entertainment-Komplex. Ich sage jetzt bewusst Sports und Entertainment, weil ja die UFC auch am Start ist. Und das ist natürlich Sport, aber es ist eben auch eine große Unterhaltungsgeschichte. Da hast du natürlich Zwänge vom Vorstand. Da kannst du sowas wie Attitude-Ära schlicht nicht mehr bringen. Also heute sowieso nicht mehr. Und da ist Hunter natürlich gewissen Zwängen ausgesetzt und dann muss man eben versuchen, ein kurzweiliges Produkt zu nehmen mit allen gesellschaftlichen Sensibilitäten, die man natürlich auch nicht verletzen darf. Verschiedene Bereiche und Gruppen darf man nicht zu nahe treten und da muss man jetzt irgendwie durch. Und in dieser Situation sind wir gerade. Wir hatten letztens beim Wrestling-Quartett ja die Frage, wer bookt besser, Hunter oder Vince? Und da war ich sehr, sehr deutlich pro Hunter, also extrem deutlich. Aber da wurde auch die Attitude-Ära reingebracht, Bezüge dazu. Es ist eine komplett andere Welt. Und viele User sagen, ja, im Moment ist WWE dann deutlich besser als Vince, aber es wird eben langweilig. Und dem würde ich auch gar nicht widersprechen können. Ich kann das nachvollziehen. Es ist alles irgendwie deutlich besser als bei Vince in den letzten Jahren. Aber es ist alles irgendwie so... So, ja, es ist eben so. Ne? Es gibt so Storys, mal sind sie besser, mal schlechter, aber sie sind alle irgendwie in einem bekannten Muster. Also dieser Urknall, dass das Business sich neu erfindet, wie damals WCW mit der New World Order oder dann WWE mit der Attitude Era, das ist ja nun lange vorbei. So, und in dieser Zeit sind wir jetzt wieder. Es ist bunter, spektakulärer, größer, larger than life, vielleicht mehr als früher. Und ja, ist es aber trotzdem Groundshaking und das ganze Business neu erfinden? Ich denke, das sind wir ganz sicherlich nicht. Muss ja auch nicht schlecht sein. Wo sind wir denn? Wir sind eigentlich bei dem Aufwärmen des größten Kaffees der Wrestling-Geschichte oder eines der größten Kaffees der Wrestling-Geschichte. Wenn man jetzt die New World Order und Attitude-Ära mal als solche für sich betrachtet, man kann hier eher die New World Order nehmen, weil das war ja eine Storyline, eine sehr, sehr langlaufende Storyline. Und da sind wir jetzt wieder, weil die originäre Bloodline sich jetzt neu zusammenfindet. Und eigentlich, wir haben es letztes Mal angesprochen, davor glaube ich auch, eigentlich läuft alles so, wie man sich es vorstellen kann. Es wird, finde ich, sehr, sehr gut inszeniert und verkauft. Aber das Rad ist hier ganz bestimmt nicht neu erfunden worden. Bei dieser letzten Smackdown-Ausgabe, ich mache es mal kurz, ging es wieder mal darum, dass Roman Reigns ein bisschen Stress mit seinen Usos hatte. Jay sagte, ey, Roman, hör ihn doch mal an. Roman sagt, was soll der Schrott? Dann hat er sich auch mit Jimmy angelegt und nach dem Motto, willst du mir jetzt auch noch reinreden? Ja, stellst du mich auch in Frage, was ist denn hier los? Und dann war Roman ganz alleine. Und am Ende war es dann tatsächlich so, dass Solo sagte, komm, Roman, acknowledge mich mal, erkenn mich an. Roman fragte, blöder Face-Move ins Publikum, wollt ihr ihn anerkennen? Nein, wir finden ihn doof. Ja, ich werde es auch nicht. Ja, toll. Und dann sagte Roman, ich will gegen dich kämpfen, Solo. Solo lacht sich kaputt und sagt, was willst du überhaupt? Klammer auf, ich habe sowieso beim letzten Pay-Per-View den Pin gegen dich geholt. Also eigentlich habe ich gewonnen und du musst jetzt mal still. Nö, es wird kein 1 gegen 1 geben. Aber such du dir doch mal bitte 4 Leute, die mit dir zur Series kommen. Fand ich auch interessant. Offensichtlich ist jetzt 5 gegen 5 die Ansage. Reigns beweist, dass er zählen kann und sagt, hä, wieso? Ihr seid doch nur zu viert. Du, die Gorillas of Destiny und Jacob Fatu. Und dann sagte Solo, haha, mein 5. Mann ist mein Dog Sami Zayn. Und er kam dann auch in den Ring und hat aber zum 2. Mal wieder den Hanover-Kick nicht gegen Solo Sikoa angesetzt, der Reigns schon hingehalten hatte, der abgefrühstückt wurde, sondern er hat ihn gegen Solo ins Ziel gebracht und am Ende war dann klar, Sami Zayn meint es ernst, er will zurück zur Bloodline, hat sich dann am Ende auch Roman Reigns Respekt erkämpft und ich musste sagen, ich habe was dabei gefühlt, als zuerst, ich glaube, Jay, dann Jimmy, die den Finger hochgehoben hat und dann hat es Sami Zayn auch gemacht, hat Roman angeguckt und er hat es auch getan und dann standen sie da wieder wie die alte Bloodline zu viert. Fand ich jetzt irgendwie, war was. Also hat wie gesagt, ein bisschen was gegeben, emotional. Neu ist es nicht, aber eben großartig inszeniert. Ich glaube, um mal von der Netflix-Doku hier den Schwenk rüber zu SmackDown zu bringen, es ist das, was es ist und ich habe irgendwie das Gefühl, es wird dich immer noch nicht so richtig umgehauen haben. Ja, nee, also nee, das nicht. Aber die Situation, glaube ich, mit der ich mich abgefunden habe, ist, dass WWE, ich glaube, ihnen sind irgendwo ein bisschen auch die Hände gebunden, einfach aufgrund der Tatsache, dass wir mit der originellen Bloodline 4 Superstars haben, die grundsätzlich gemacht und ihren Zenit alle erreicht haben, ja. Bei Roman ist es ein sehr hoher Zenit, bei Jay ist es überraschend hoher geworden, also er ist quasi wirklich von den Fans als ein Main-Event-Guy akzeptiert worden und zieht im Moment wohl die größten Pops der Company teilweise, inklusive Merchandise-Verkäufen. Du hast Jimmys Zenit, ist einfach so das Anhängsel von Roman und du hast natürlich auch Sami Zayn, wo ich selbst gesagt habe, ja, es ist halt einfach ein 0815 Babyface-Superstar bei WWE, in der höheren Card-Region und das ist absolut in Ordnung und das ist, glaube ich, auch wohl mehr, als man sich damals von Sammy auch erhoffen durfte, als er zu NXT kam, noch unter dem Regime Triple H bzw. Main Roster Vince. Aber die Magie ist halt dann ein bisschen weg, denn du hattest da die Tag Team Usos, wo du gewusst hast, okay, das ist das Tag Team und mehr erwarte ich mir nicht. Und du hast eben Sammy als den Verschwörungstheoretiker und diese es war halt so super antiklimatisch. Du hast eigentlich das Heel-Stable und da kommt halt dann dieser R-Truth-Abklatsch, muss man ja sagen. Er war nicht höher in der Card-Region als ein R-Truth und er arbeitet sich halt dann aufgrund seiner so großartigen Promo-Skills nach oben und jetzt hat er sich halt das Ganze auch ehrlicherweise erarbeitet. Von daher gibt es da, glaube ich, auch nicht mehr viel zu erzählen. Hätte ich mir einen neuen Twist erwünscht, auf jeden Fall glaube ich, dass ein The Rock hier diesen Twist hätte geben können auch, aber dann stellen wir uns natürlich immer noch die Frage, und da komme ich dann noch zum nächsten, ob man dann das Gleichgewicht ein bisschen kaputt macht. Wenn man jetzt sagt 5 gegen 5, was mich auch überrascht hat, wen stellst du jeweils auf die anderen Seiten? Also bei Raw, wenn ich dann dran bin, hat man ja versucht, von beiden Seiten quasi Seth Rollins zu akquirieren und das ist für mich dann schon super enttäuschend. Also jetzt nicht aufgrund von Seth Rollins selbst, aber dann bleibt doch bei 4 gegen 4, weil wenn am Ende Rollins sich einem Team anschließt und dann auf der anderen Seite ist es ein, keine Ahnung, Kevin Owens oder ein Cody Rhodes, dann bin ich so, ja, das passt nicht. Die gehören da einfach nicht dazu, auch wenn man ständig diese Shield-Vergangenheit mit hineinnimmt. Für mich ist Shield dann. Du hast es wirklich zu Ende erzählt in mehr als nur einer Weise, auch noch mit Dean Ambrose damals, Jon Moxley und auch bei WrestleMania, wo alle geglaubt haben, dass Moxley rauskommt. Von daher bin ich einfach ja, content. Ich bin einfach da und akzeptiere, dass man da auch nicht mehr machen kann. Wie gesagt, ich glaube, man hätte einen anderen Weg wählen können, nicht müssen. Und man hat einfach, glaube ich, diese neue Bloodline booking-technisch ein bisschen im Stich gelassen. Auch wenn man daran ein bisschen geschraubt hat mit dem Pin gegen Roman, das hilft auf jeden Fall, wenn du ja eigentlich den am selten gepinsten Superstar mal bis auf drei auf die Matte hältst. Aber da hätte ich mir natürlich langfristiger mehr erwünscht und erhofft. Und du hast natürlich auch mit dem Gorillas of Destiny Tag Team, ja, die halt ein bisschen sloppy sind, ja, und das vergessen die Fans ja auch sehr selten. Ist jetzt nicht nur ein Botch da in der Vergangenheit passiert. Und deswegen ist da vielleicht auch einfach die Aura noch nicht vorhanden bei der neuen Bloodline. Gleichwohl werde ich das eine auf jeden Fall sagen können. Ich freue mich auf das Match, auch wenn, und das ist halt jetzt wieder ein bisschen negativer, ich 5 gegen 5 nicht so fühle wie 4 gegen 4. Tatsächlich. Weil irgendwie ist es dann, es wird einer zu viel sein, außer, boah, ich weiß nicht, so sehr ich Rock sehr gern sehen würde, ich weiß nicht, ob Rocky mit über 50 in ein Wargames sollte, auch wenn man das natürlich ideal kaschieren kann, indem er einfach als Letztes kommt und alle auspeitscht mit seinem schönen Gürtel. Aber das Gleichgewicht wäre tot, finde ich. Aber ich weiß nicht, wie du das siehst. Also sagen wir mal, Cody bei der OTC-Bloodline und Rocky bei der neuen Bloodline, wäre das für dich dann ein 5 gegen 5, wo du sagst, ja okay, das Gleichgewicht ist auf jeden Fall gegeben und das macht das Match deutlich besser, oder sagst du, 4 gegen 4 wäre besser gewesen? Also das Szenario, das du gerade gesagt hast, würde ich natürlich besser finden als 4 gegen 4, weil es einfach groß ist und du kannst es verkaufen, du kannst es inszenieren, du kannst da viel draus machen. Aber ich sehe es nicht. Ich sehe Rocky nicht bei Wargames. Also ich würde fast wetten, dass er da nicht hingeht. Und deswegen wird ein 5 gegen 5 ziemlich mau. Ich wüsste auch beim besten Willen nicht, wer es sein soll. Ich weiß nicht, wird irgendwas gemunkelt in der Richtung? Also Cody muss ja derzeit Randy ins Krankenhaus fahren. Der hat ja gar keine Zeit. Rocky, boah, hast du irgendwas gesehen oder irgendwas gehört, irgendwas gelesen? Nee, also ich bin im Moment auch im Dunkeln. Also das Einzige, was im Moment storyline-technisch auf den Weg gebracht wurde, ist Seth Rollins. Aber genau. Der hat bei beiden quasi abgesagt. Ja, hoffentlich bleibt es dabei. Ja. Ich befürchte, er wird zur Original Bloodline gehen. Irgendwie habe ich so ein Gefühl. Mich interessiert aber viel eher, wer der fünfte Mann für die neue Bloodline wird. Vielleicht ja wieder ein neuer aus der Familie. Keine Ahnung, wie konkret da die Verpflichtungs- und Präsentationssituation gediehen ist. Aber also dieser fünfte Mann, das ist so ein bisschen das Feigenblatt, an dem man sich festhält, habe ich das Gefühl. Dass du da so ein bisschen noch Stimmung und Spektakularität, gibt es das Wort überhaupt? Keine Ahnung. Das gibt es bestimmt nicht. Aber dass du da irgendwas Spezielles noch versuchst zu kreieren über den fünften Mann. Und ich habe so ein bisschen Angst, dass es ein Letdown wird. Andererseits, vielleicht erzählt man es ja großartig. Also Rocky und Cody wären Knaller. Ne? Also Riesenknall. Sehe ich nicht. Und Rollins, also egal wen du da nimmst, es kann eigentlich nicht gut werden. Weil es irgendwie forciert wirkt. Es wirkt billig. Es wirkt so, ja, wir müssen jetzt irgendwie und so. Und deswegen weiß ich aber echt nicht, wie man es machen will. Ich bin also heilfroh, dass es Rollins, also richtig lame wäre Bronson Reed und Rollins in das eine wie in das andere Team. Oh Gott, wäre das billig. Rollins zur neuen Bloodline. Hurra, Shield 2 Drittel. Nee. Das wäre frech, wenn sie das machen. Eine Fehde nehmen und sie da reinpacken. Das haben sie ein bisschen schon gemacht mit Drew damals auch. Ja, also, eben. Nee, das will ich nicht. Und da hat er sogar gewonnen. Also, nee, warte mal, Drew war doch bei den Faces damals, ne? Drew war beim Judgment Day quasi und er war da drinnen, um sich quasi an irgendjemanden zu rächen, aber ich bin mir nicht sicher. Ich weiß auch nicht, was da Phase war. Ja, es war halt einfach, Punk's sie haben zwei Fäden auf jeden Fall. Ja, sie haben halt zwei Fäden in ein Wargames gepackt und das finde ich billig. Ja, also das will ich auch nicht. Also, das wäre schon sehr, sehr faul. Aber jetzt, wo du es sagst, Also ich rieche sowas. Ich rieche sowas. Es stinkt nach WWE. Ja, eben. Und zumal du musst ja auch die Bronson Rollins-Fehde auf ein anderes Level bringen mittlerweile. Du musst ja ein bisschen edgier werden. Und oh Gott, also das wäre wirklich Wasser in den Wein. Und der Wein ist ja nur eh, wie Chris sagt, im Moment nicht der stärkste. Und also dann wird die Bloodline wirklich verwässert, finde ich. Also, da kannst du auch keine Shield-Seitengeschichte erzählen. Das glaubt kein Mensch. Also das wäre wirklich low. Und deswegen, ich lasse es mal positiv auf mich zukommen, bin's aber tatsächlich nicht so in Gänze, um es mal vorsichtig zu sagen. Also eigentlich müsstest du es bei 4 gegen 4 lassen. Das wäre eigentlich folgerichtig, aber WWE will wohl irgendwas noch reinbringen und ich weiß, wie gesagt, nicht was. Ja, der Rest von SmackDown war, wie soll ich sagen, war schon so ein bisschen Business as usual. Ja, also Bayley hat gegen Candice gewonnen. Ja, okay. DIY gewinnt mal wieder ein Match. Diesmal gegen Pretty Deadly. Das ist jetzt alles natürlich nicht so geil. Auch die Motor City Machine Guns ein Titelmatch gegen A-Town Down Under haben. Match war ja auch okay, aber das ist vielleicht der Versuch, irgendwie die Motor City Machine Guns zu etablieren. Aber warum denn Titelmatches? Lass sie doch einfach so Matches gewinnen. Du musst ja nicht ein Titelmatch draus machen. Also es wirkte schon so, dass man eigentlich derzeit die Bloodline als die Super-Story inszeniert und den Rest baut man drumrum. Ich weiß nicht, Chris, ob du da noch Ergänzungen in dieser Richtung hättest. Ich glaube, ich drehe mich da ein bisschen selbst im Kreis mit mir und dieser Tag Team Division. Also die Inflation an Tag Team Titel-Matches im Tag Team Bereich, die ist bei Triple H sehr evident. Ich bin mir halt nicht sicher, wie er das Ganze so empfindet. Ob er glaubt, ja, je mehr Titelmatches, desto wichtiger werden diese Titel und desto stärker werden die Champions, weil sie ständig verteidigen. Das Witzige ist, was bei Triple H für mich auffällig ist, entweder kann er ganz oder gar nicht. Zumindest bei den Midcard-Titeln. Denn die Raw Tag Team Champions haben gefühlt zweimal verteidigt und jetzt die SmackDown Tag Team Champions haben schon 3 Titelverteidigungen oder sowas. Also das ist super spannend. Ich bin halt irgendwo ein Fan von den Motor City Machine Guns aufgrund der Nostalgie und das haben wir ja schon letzte Woche mitbekommen, dass das eine große Droge ist, aber auch ich werde nicht blind sein vor Nostalgie. Das wirkt zwar auch bei den Backstage-Segmenten schon eher lame, muss man sagen. Sie sind da und sprechen mit Johnny Gargano und alle sind so befreundet und du bist geil und oh Mann, wart ihr cool bei TNA und ich bin mit euch aufgewachsen und deine Haare sind hübsch und welche Nivea-Creme benutzt du? Da war ich schon bei Tommaso Ciampas Seite. Da hat er gesagt, hey, was machst du eigentlich? Come on, man. Die kamen hier eine Woche, sind Tag Team Champions. Wir sind hier seit gefühlt der ersten NXT-Ära und schaffen es nicht, Tag Team Champions zu werden. Und ihr leckt euch da die Fingernägel runter von den Händen. Also es wirkt einfach nicht so, als würde es ein Tag Team geben, das gerade irgendwie die Macht hat, wo man sagt, okay, es fehlt das Prime New Day, es fehlt Prime Usos, die quasi die beiden Brands regieren. Es fehlt auch so ein Stable wie Shield, finde ich. Es fehlt, und das schafft auch nicht die White Six, zu denen wir noch kommen werden. Es fehlt irgendwie so ein Champion in dieser Region, der irgendwo, wo du sagst, okay, wenn die besiegt werden, das ist ein Brett. Und das schafft im Moment niemand. Gleiche Frage wie schon in den Wochen zuvor auch bei der Live-Ausgabe an mich und auch an die dafür zuständig ist. Wie bringst du das Ganze auf ein neues Niveau? Denn da sind wir uns, glaube ich, beide einig, sowohl im Damen- als auch im Herrenbereich hast du im Moment das eine sehr gut. Du hast super talentierte und nicht zusammengewürfelte Tag-Teams. A-Town Down Under ist für mich zum Beispiel als ein Tag-Team das, was für mich großartig war in ihrer ersten Instanz, als sie Tag Team Champions wurde, beziehungsweise auch in dieser Ära von WWE, wo Gimmicks noch dominiert haben. Das sind nämlich so diese Heels, denen du ins Gesicht schlagen willst, aber irgendwie mogeln sie sich zu diesen Titeln und die Regentschaft willst du dann halt immer zu Ende gehen sehen. Nur hat das WWE nie bei ihnen ausgeschlachtet und ihnen auch nie die Promo-Zeit gegeben, wo man sagt, okay, ja, jetzt will ich noch mehr, dass sie verlieren. Und ja, es fehlt einfach so der ein langfristiger Aufbau für ein, zwei, drei Tag-Teams, die dann irgendwo die Show ein bisschen dominieren und dadurch vielleicht auch diese Titel etwas mehr Glanz verleihen. Wie gesagt, ich spreche immer wieder drüber und ich werde versuchen, dass es dieses Mal das letzte Mal ist, aber RK-Bro, Street Profits und Alpha Academy waren für mich die letzten, die das für mich geschafft haben tatsächlich. Seitdem ist die Tag-Team-Division einfach am Herumplätschern und ich weiß, das Wort ist sehr inflationär hier benutzt worden, aber ich finde herumplätschernde Tag-Team-Division bei WWE im Moment ein passendes Stichwort, um das Ganze zusammenzufassen. Ja, herumplätschern ist bei WWE ja nun nicht immer völlig weit ab vom Schuss, aber bei der Tag-Team-Division, finde ich, passt es tatsächlich auch. Ich sage ja, also da passiert wohl ein bisschen was. Man muss da mal abwarten. Aber im Moment sehen zumindest Chris und ich es noch nicht, dass da der Knoten irgendwie geplatzt sein könnte. Und damit sind wir mit dem blauen Wunder auch fertig und gehen rüber zur roten Gefahr. Und da ist doch zumindest mal toll, Dakota ist wieder da, mein lieber Chris. Erzähl uns mal was über die rote Show. ja, da war ich natürlich entsprechend sehr glücklich, dass die gute Dakota wieder da ist. Und sie konnte innerhalb des Stables ja auch einen Sieg einfangen, aber ja, ob es langfristig für einen Push klappen wird, das bezweifle ich leider. Aber die Show hat begonnen mit einem anderen Champion, der World Heavyweight Champion. Gunther kam heraus und er musste sich ein bisschen das so äußern. Natürlich frische Niederlage gegen Cody Rhodes, auch wenn es ein Einroller war. Aber er hat gesagt, ja, bringt auch nichts, irgendwie die Vergangenheit hier großartig aufleben zu lassen. Er schaut nach vorne. Und der Blick nach vorne ist natürlich die Survivor Series und ein Gegner, den hat er auch schon, nämlich Damian Priest. Und er hat ein bisschen was dazu, zu diesem Herausforderer zu sagen. Und jener Herausforderer kam dann heraus und hat gesagt, du, pass auf, ich weiß schon, was du sagen willst. Du willst mich als Street Trash bezeichnen, wie schon damals. Aber ich kann zu dir nur ein paar Sachen sagen, nämlich, dass du nicht mehr die beängstigende Aura hast wie einst. Als ich das erste Mal dir gegenüberstand, habe ich gemerkt, warum die Leute Angst vor dir haben und warum du so schwer zu bezwingen bist. Jetzt fühle ich mich sicher, dass ich dich auch besiegen kann. Und der alte Gunther hätte mich schon längst eigentlich quasi verprügelt. Und Ludwig Kaiser, so was gute Freunde machen, ja, springt Gunther zu Hilfe und sagt, ja, du kannst nicht so über den Ringgeneral sprechen, das ist ja unglaublich. Und das hat nicht lange gewirkt. Damian Priest hat dann Ludwig Kaiser eine verpasst und auch später gab es ein Match, das konnte Priest dann noch gewinnen gegen den armen Kaiser, der leider irgendwie selten mal gewinnt bei Raw. Interessant fand ich hier tatsächlich, dass Priest für mich Ingo die Wahrheit sagt. Also ich habe mich selbst etwas ertappt bei unserer Crown Jewel Review, wo ich mich selbst gefragt habe, ja, was halte ich eigentlich generell von Gunther? Ja, die unabhängig von dieser Niederlage, wo ich gesagt habe, die wurde eigentlich ganz gut verkauft. Also das Finish hat mir sehr gut gefallen. Ist irgendwo tatsächlich für mich so Gunther etwas eingegangen. Also es ist Gott sei Dank nicht mehr so dieses Schnösel-Gimmick, wo er sagt, ja, keine Ahnung, ich bin reich und ihr seid es nicht. Es ist halt irgendwie so, ob es der Anzug ist, ob es irgendwo die Niederlage ist, ich kann den Finger nicht drauf zeigen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich wie früher so krass drauf freue auf ein Gunther-Match. Ja, also ja, ich kann es nicht genau sagen. Also ich weiß nicht, wie du das siehst, ob Gunther bei dir noch die gleiche Aura hat, aber mir kommt es vor, als wäre da ein bisschen so etwas verloren gegangen. Aber ich kann den Finger nicht drauf zeigen tatsächlich, denn sein Ringstil ist noch immer sehr, sehr interessant anzusehen, sehr, sehr stiff, sehr, sehr intensiv und das macht auch Spaß und er ist ein großartiger Wrestler, aber das Cody-Match habe ich gar nicht gefühlt, die Promo habe ich gar nicht gefühlt und Damian Priest als Gegner, muss ich sagen, ich habe halt irgendwie so jetzt gerade ein Weichzeichen für Priest nach seiner doch guten Regentschaft. Also kommen da viele Faktoren doch hin, warum bei mir zumindest die Aura ein bisschen so abgeflacht ist beim guten Gunther. Nee, sehe ich auch so. Also Gunther-Matches, also komischerweise, man sieht da, finde ich, auch, oder man kann da sehen, ist ja von Mensch zu Mensch auch unterschiedlich. Aber ich finde, man kann bei Gunther sehen, dass in Ring-Quality und Fähigkeit, die er ja nun wirklich sowas von ohne Frage auf allerhöchstem Level hat, also finde ich zumindest, dass das leiden kann, wenn so ein bisschen der Mythos angeknackst ist. Und Mythos ist natürlich auch wieder so eine Sache. Für mich war der Mythos in dem, was eben Gunther zu Anfangszeiten und Walter ja sowieso ausgemacht hat. Dieses Image, mit dem sie auch ganz bewusst gespielt haben, mit dieser bestimmten Ringkleidung, mit diesem Mantel, den Walter da immer anhatte und so. Das hat auch so ein bisschen seinen Stiffness- und Coolness-Faktor ausgemacht und auch, dass er trotzdem nicht komplett einmal dann irgendwie als Ratte rüberkam, sondern eben einfach kämpfen und gewinnen wollte. So. Und streng genommen hat sich daran ja gar nicht so viel geändert, aber was Auftreten und bestimmte Nuancen und Details angeht, hat sich, finde ich, schon ein bisschen was geändert. Und das kann manchmal was ausmachen. Und zwar entweder zum Guten oder zum Negativen. Und bei Gunther bin ich auch bei Chris. So gerne ich Gunther-Matches immer noch sehe, auch da ist bei mir ein bisschen was, sag ich mal, weniger leidenschaftlich jetzt bei ihm, was mich betrifft. Und ich würde es versuchen, mit einem bestimmten Wort zu benennen. Jetzt, wo ich sagen will, ist es mir gerade auch noch entfallen. Doch, jetzt fällt es wieder ein. Gunther ist mir im Moment einfach zu glatt. Gunther ist mir zu glatt, er ist mir zu angepasst mit diesem blöden Anzug, den er da immer anhat. Und das ist mir zu WWE Mainstream-Style jetzt. Es passt irgendwo immer noch. Das ist jetzt nicht, dass man da irgendwie jetzt Gunther auf den Kopf gestellt hätte. Das hatte ich ja eben auch schon gesagt. Aber mir ist Gunther derzeit einfach zu glatt. Das ist mir. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll, Chris. Du hast mir mal bei LA Knight irgendwie gesagt, das Schlimmste, was ihm passieren konnte, ist, dass WWE ihn entdeckt hat. Ja, genau, so ähnlich. Und vielleicht kann man das hier eigentlich ganz gut auch anpassen auf Gunther. Auch wenn eigentlich er schon sehr lange ein großartiges Booking von WWE erfährt, aber mir kommt es auch so vor, als wäre er tatsächlich angepasst worden an das System. An das System genau. WWE, ja. Und das ist im Moment die Konsequenz. Aber man wird sich zeigen. Das ist doch noch ein interessantes Match irgendwo, weil Priest irgendwo doch einen coolen Faktor jetzt mitnimmt. Und ich bin tatsächlich irgendwo gespannt auf dieses Titelmatch. Eigentlich habe ich mich tatsächlich sehr an Punk erwartet für die Survivor Series. Aber der hat im Moment, weiß ich nicht, wann der zurückkehrt. Wohl andere Unternehmungen. Ich weiß nicht, ob das wirklich interessant ist, aber im Hinblick auf das 10-Jahres-Jubiläum von New Day, vielleicht das Backstage-Segment, wo Kofi und R-Truth irgendwie sich gegenseitig auf die Schulter klopfen. Xavier Woods ist ja schon wochenlang irgendwie pissig unterwegs. Was genau sein Problem ist, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall droht man hier vielleicht mit dem Ende von New Day, denn nicht umsonst, glaube ich, kündigt man so ein 10-Jahres-Jubiläum an. Also Friendship of Festival erinnert sich alle mit Jericho und Kevin Owens. Also vielleicht ist das dann das Ende von New Day. Ich weiß nicht, du bist ja bei New Day etwas positiver gestimmt als ich, aber ich denke, das kommt ein paar Jährchen zu spät, so ein Split. Ja, glaube ich auch nicht. Also ich lasse das mal auf mich zukommen und hoffe dann, dass Big E als der große Reunited auftritt und dann als Manager oder vielleicht kann er sogar noch irgendwie, das wäre ja toll, vielleicht noch ein paar Matches oder so. Mir reicht es aber eigentlich, wenn Big E am Ring ist. Also ganz ehrlich, lass New Day zusammen so, wie sie sind. Pack Big E dazu, lass ihm ein bisschen was erzählen. Vielleicht kann er ein paar Bumps nehmen, vielleicht kann er sogar noch in den Ring. Aber nein, splitte sie nicht. Lass sie doch, wie sie sind. Ich mag die, wie sie sind. Und sie werden auch. Ich habe auch null Bock auf Kofi gegen Xavier. Was soll denn das? Also, das interessiert doch wirklich niemanden. Also lass sie doch zusammen, die funktionieren, die waren vorher lost, sie werden nachher lost sein. Und stell den Big E wieder an die Seite. Die drei, die funktionieren und dann lass sie da ein bisschen rumtüdeln. Genau, hätte ich auch am liebsten, aber wir werden sehen. Ich weiß nicht genau, wann die Jubiläumsausgabe ist, aber sie wurde auf jeden Fall angekündigt. Ja, Damage Control haben im Moment so eine gute Phase. Io Sky ist Nummer 1 Herausforderin auf Liv Morgans Women's World Championship. Und gemeinsam mit Kairi Sane und Dakota Kai haben sie jetzt auch Pure Fusion Collective besiegt und machen quasi auch Jagd auf die Women's Tag Team Championships. Die waren diese Woche sogar im Main Event. Dazu kommen wir noch. Judgment Day, ja, im Clubhouse ist irgendwie schlechte Stimmung. Dominik hat ja das Nummer 1 Herausforderer Fatal 4-Way Match nicht gewinnen können. Finn Balor hat gefragt, naja, was war da los? Und Dominik hat gesagt, ich konnte jetzt eigentlich nicht Bronson Reed in meine Taktik mit hinaufnehmen. Er hat sich auch gefragt, aber trotzdem, Finn, eigentlich war ich jetzt näher dran an diesen Titel als du jemals in den letzten zwei Jahren. Da mussten Liv Morgan und Raquel Rodriguez, die irgendwie jetzt wohl die Leader sind vom neuen Judgment Day, eingreifen und sagen, du, okay, wir beruhigen uns jetzt erstmal, wir schauen, dass die War Raiders besiegt werden, wir schauen, dass wir die Titel gewinnen, die Tag Team Titel, und ihr beruhigt euch jetzt. Also, der neue Judgment Day hat halt doch an Aura verloren, ein beliebtes Wort heute mit Rhea und Damien. Finn hat die Fehde verloren, Dominik hat das Titelmatch verloren, Liv Morgan, und ich muss ehrlich zugeben, mir tut sowas immer leid, aber ich Raquel Rodriguez fühle ich halt überhaupt nicht mehr. Das ist für mich einfach, langt es an Charisma, an Ausstrahlung, in Ring, Promo, an allem. Sie ist halt groß und robust und das gefällt den Obersten bei WWE, aber sie bringt für mich wirklich überhaupt nichts mit. Und man merkt, dass das ein Abklatsch ist von einem Stable, das im Vorhinein schon auserzählt und tot war. Von daher ein Segment, das mir das nochmal größer vor Augen geführt hat, auf jeden Fall. Du grätsch dazwischen, wenn du dazwischen grätschen möchtest. Ja, gerne, aber zu genau. Judgment Day habe ich ja generell wenig zu sagen, ja. Bronson Reed kam heraus und er ist ja irgendwo so der New Flavor of the Month oder Months schon länger. Und er hat ja in der Vorwoche auf jeden Fall mal nicht nur Rollins abgefertigt, aber auch eben Sheamus und Priest. Und er hat gesagt, pass auf, ich habe kein Problem, wenn ein gewisser Revolutionary Rache haben möchte, der soll dann einfach nur herauskommen. Seth hat gesagt, ja, sicher, mach ich. Hat angedroht, irgendwas zu sagen, hat aber dann Vollspeed Richtung Ring genommen und die beiden haben sich gebrawlt. Und am Ende gab es einen Suicide-Dive von Bronson Reed, was natürlich sehr impressive aussieht. Wir warten hier noch. Also sie haben nächste Woche ein Match. Ich weiß nicht, ob sie da das 1-1 dann holen für Reed oder ob es dann einfach wieder ein Handgemenge gibt und dann, weiß nicht, rastet Adam Pearce aus und sagt, ja, ihr löst es jetzt am besten bei Wargames. Also was die Katastrophe schlechthin wäre, die passen halt überhaupt nicht. Aber wenn wir schon bei Seth Rollins sind, der wurde versucht zu akquiriert zu werden. Ich hoffe, das war richtig im deutschen grammatikalischen Bereich. Sami Zayn hat gesagt, ja, schau, du hast ja irgendwo eine Vergangenheit mit Roman Reigns und auch wenn viel passiert ist, vielleicht tief im Inneren, schlägt dann noch das Shield-Herz und du möchtest dich uns vielleicht anschließen für Wargames. Und Seth hat gesagt, nee, also ich bin fertig mit Roman und eigentlich verstehe ich nicht, dass ihr euch wieder von ihnen einlullen lässt. Insbesondere von Zayn schien er doch enttäuscht und die Antwort war ein deutliches Nein. Dann hat Solo Sikoa, der übrigens, möchte ich sagen, mir irgendwo sehr gut gefällt in diesen random kleinen Segmenten. Er hat irgendwo da ein bisschen mehr Facetten in seine Mimik und Gestik reingebracht. Also gefällt mir in letzter Zeit doch mehr Solo, weil ich glaube, er bekommt vielleicht auch ein paar Freiheiten mehr. Auf jeden Fall sagt er, schau, du möchtest doch auch Roman da ein bisschen kaputt schlagen und ich gebe dir die Chance, also schließ dich uns an. Und Seth hat gesagt, ja, also ich habe schon Bock, ihn einen Storm zu verpassen, aber so wenig ich mit Roman Reigns in ein Tag Team jemals gehen wollen würde, umso weniger will ich mit einem Roman Reigns Wannabe in ein Tag Team. Da musste Solo Jacob noch zurückhalten. Und das Segment, dieses kleine Minisegment ging zu Ende und Seth hat beiden Teams quasi eine Abfuhr gegeben. Was bei WWE meistens der Fall ist, dass Abfuhren zu einem Ja führen. Relativ schnell hat man bei Triple H und Randy Orton mitbekommen bezüglich dem Match gegen Kevin Owens. Aber ich glaube, wir sind uns einig, dass das wäre wirklich unnötig. Nächste Woche wird es also das 1 gegen 1 geben. Ja, eine Fehde, die davon lebt, dass die beiden sich intensiv prügeln und es haben sie diese Woche haben sie sich für einen Suicide Dive entschieden. Also es ist spektakulär, es ist noch immer gut, aber sie müssen sich, finde ich, von der Bloodline fernhalten. Das ist total random. Also Bronson in die neue Bloodline hineinzunehmen, das das passt einfach nicht. Also ich will das unbedingt nicht sehen. Also unbedingt nicht. Ich glaube, das ist auch falsch. Ich will das einfach nicht sehen. Und wir werden beobachten, wie das nächste Woche ausgeht. Und ja, vielleicht abschließend, wir haben ja schon länger nicht über dieses Stable gesprochen. Die Wild Six sind im Moment hinter Miss Hair und ja, ich glaube Final Testament, die sind einfach nur quasi in Crossroads geraten mit ihnen. Miss wurde ja in seinem Tourbus von ihnen eigentlich entführt. Und Karrion Kross hat ihn eigentlich für tot erklärt in einem Segment bei den sozialen Medien. Zum Glück ist Miss noch am Leben. Und ja, sie haben versucht, so die Wild Six in eine Falle zu locken. Haben sie auch geschafft. Und sie wurden dann auch von Final Testament und Miss abgefertigt. Aber am Ende hat man gesehen, es braucht mehr als ein paar Stuhlschläge und ein paar Finisher, um diese Howdy-Anhänger unten zu halten. Also ich glaube, wir haben das Stable mal zusammengefasst in dem Sinne, dass sie eigentlich rausgeholt werden, wenn man sie irgendwie gegen ein neues Stable stellen möchte. In dem Fall ist es Final Testament. Ich finde, sie haben an Glanz verloren. Ich war sehr, sehr begeistert von dem Debüt damals und ich glaube, dass es auch irgendwo nicht mehr fair ist, es damit zu vergleichen. Denn mir wird immer klarer, dass bei Triple H und WWE offiziell und Creative dieses Stable nie für Großes auch vorhergesehen wurde. Ich denke einfach, dass da auch die Mitglieder vielleicht als zu schlecht angesehen werden. Kann ich nicht beurteilen. Sie alle haben wohl ihre Stärken und Schwächen in den Bereichen, die im Wrestling wichtig sind. Aber ich werde das Gefühl nicht los, dass vor allem bei Uncle Howdy mehr drinnen war. Ja, weil ich finde, sie haben gar nicht so schlecht begonnen, auch mit diesen Videopaketen. Nur die haben sich dann auch irgendwann zu lange gestreckt und ich glaube, ich habe es damals auch gesagt, man verwirrt sich halt schon wieder, wie bei Bray Wyatt, in zu vielen Geschichten, die nie dann auserzählt werden. Ja, also man droht an, ja, eigentlich bin ich Sister Abigail, aber dann ist es doch irgendwie so Nikki Cross in einem weißen Nachthemd. Und die anderen, ich hätte mir halt schon gewünscht, dass man vielleicht noch mehr ein bisschen noch auf Firefly Funhouse eingeht und die eigenen Charaktere auch stärker macht und sie nicht nur als Stable quasi zu sehen sind immer. Aber für das, was sie sind, und ich denke, sie sind auch irgendwo over, ist das keine so schlechte Idee, immer so ein Stable zu haben, dass man dann gegen ein neues stellt. Und ich denke, wenn es dann zu einem Multi-Man-Tag-Team-Match kommt, wird das sicherlich gut, denn in beiden Stables sind da sehr talentierte Superstars. Ja, ich weiß, was du meinst. Sehe es ein bisschen differenziert. Du hast gesagt, es ist gar nicht schlecht, wenn man so ein Stable hat und man es mal bringen kann. Und ich sehe es tatsächlich anders. Ich finde, wenn du so ein Stable hast und du entscheidest dich, dieses Stable zu haben, dann muss das eine bewusste Entscheidung sein. Und dann musst du auch wissen, was du mit dem Stable machst. Ich finde es nicht glücklich, das Stable immer anlassbezogen dann mal rauszuholen und dann random gegen irgendwen zu stellen. Wie du auch sehr schön gesagt hast, Storys anzufangen, ohne sie fertig zu machen. Das war bei Bray Wyatt ein Problem und ist auch hier irgendwie ein Problem. Das heißt, sie haben Storys, ohne Storys zu haben. Und das ist blöd. Das ist einfach blöd, weil dass dieses Stable nicht in die oberste Card-Region kommt, ist nun mal so. Das ist auch für die Art und Weise, wie das Stable inszeniert, ist auch ein bisschen problematisch, weil sie ja so ein bisschen als diese Oberpsychos, die man auch kaum kaputt kriegt, dargestellt werden. Dann in einer Undercard drum zu dümpeln, ist dann mal so eine Sache gerade. Aber auch das kann man, glaube ich, hinkriegen, wenn du es gut erzählst. Wenn du die, wie du schon auch sehr schön gesagt hast, die Stable-Mitglieder, wenn du die inszenierst, wenn du das Firefly-Funhouse reinbringst, wenn du von mir aus auch, und wenn es in den Raw-Ausgaben immer so ein paar Vignetten sind, in denen du die jeweiligen Mitglieder des Stables in ihrer von mir aus individuellen Umgebung irgendwie zeigst, dass sie da irgendwas machen, ja, dass da irgendwie, keine Ahnung, Sister Abigail mit irgendeiner Puppe rumspielt und da irgendwie der die Augen aussticht und sie sagt, so das und das habe ich jetzt vor oder irgendwie solche Sachen, dass du sie in den Shows hältst, aber nicht random, sondern irgendwie kontinuierlich erzählt, was das für Typen sind, wie komisch sie sind, was sie vorhaben. Und auch mal wirklich eine Konsequenz hinter dem, was sie vorhaben, erzählst. Kann nicht so schwer sein, aber sie irgendwie dann zu droppen, mit einem genialen, großartigen Debüt und dann es sukzessive einfach absterben zu lassen und sie jetzt irgendwie wieder mal rauszuholen aus einer nicht fertig erzählten Nebengeschichte, Also so tötest du das Stable einfach. Und das, wirklich, ich kann jeden verstehen, der sagt, Alter, die langweilen mich, die sind lächerlich mittlerweile, ich will das nicht. Und das ist wirklich schade, weil der Anfang nicht nur von der Inszenierung gut war, sondern weil da auch Storytelling-Potenzial drin war. Kein Hokuspokus, sondern eben Psycho-Leute. Erzähl uns doch was über die. Also das dann wäre es ein gutes Stable. Auch ob das Undercard, Midcard oder Uppercard ist, juckt ja gar keine. Darum geht's denen ja auch gar nicht. Erzähl denen was und gib denen irgendwann vielleicht mal einen Tag-Team-Gürtel oder gib ihnen B-Titel, IC oder United States-Titel bei einem von denen. Wäre doch geil. Da kann man doch auch was draus machen. Und ich finde es echt blöd, weil man die Kurve ursprünglich eigentlich fast ganz gut hingekriegt hat und jetzt in Belanglosigkeit und Ideenlosigkeit das Ganze vor sich hin dümpeln bis krepieren lässt. Und da komme ich irgendwie nicht so richtig mit klar, weil ich sehe mehr in denen, als da jetzt gemacht wird. Ja, ich befürchte halt auch irgendwo, also ich fühle das, aber ich befürchte, für mich sind die schon done, also erledigt. Also, weil WWE suggeriert mir das auch. Also, Final Testament, ich glaube, es gibt unter diesem Stable halt auch kein anderes mehr, das weniger Jobber ist als die. Und natürlich hast du jetzt auch nicht eine Masse an Stables im Roster, die du da gegeneinander stellst, aber wie du schon richtig gesagt hast, nimm doch die Einzelnen heraus. Also du kannst Nikki Cross ein bisschen auf die Women's Championship gehen. Es gibt ja bald auch einen Midcard-Titel für die Damen. Du hast ein Tag-Team mit Eric Rowan und Dexter Lumis. Und Uncle Howdy ist ja jemand, den du hättest, jetzt nicht auf dem Main-Titel, aber man hin und wieder, mein Gott, wenn du den gut darstellst, da geht sich immer noch ein World Heavyweight Championship Match aus, mal gegen Gunther. Meine Güte, also das ist ja alles auch ein bisschen um diese vielleicht Langeweile ein bisschen zu durchstoßen mit so einem Non-Canon-Match. Mein Gott, dann schickst du die halt irgendwie nach Saudi-Arabien und es ist halt irgendwie ein Last-Man-Standing-Match. Meine Güte, aber man sieht ja irgendwie, sie packen auch irgendwo so die gleichen Superstars aus und müssen sich durchhelfen bei Pay-Per-Views mit dämlichen Titeln, die man erfinden muss, mit einem Champion-gegen-Champion-Match. Und ich denke, dass man definitiv mit diesem unglaublichen Debüt damals mit Uncle Howdy, hätte man ihn bis heute auf jeden Fall hochpushen können zu einem Number-One-Contender-Match. Aber die wurden relativ bald und sehr schnell von der Main-Card und der höheren Card-Region ferngehalten. Und das wird einen Grund gehabt haben und für mich ist das leider dann schon erledigt. Und das macht mich doch jetzt im Nachhinein etwas trauriger, denn wenn ich mich zurückerinnere, das war nicht nur gut, das Debüt, das war nicht nur hervorragend, das war für mich auch eines der besten, wenn wir dann Richtung Jahresrückblick gehen, eines der besten Segmente in der WWE in diesem Jahr. Aber gut, sei es drum. Abschließend haben Bianca Belair und Jade Cargill ihre Titel dann verteidigt und im Main Event muss man sagen, also auch ganz, ganz ordentlich für diese Tag Team Gürtel der Damen, die auf jeden Fall irgendwo schon einen Step nach oben gemacht haben, aber ja, ob das jetzt von der Empfindsamkeit bei mir mehr Interesse weckt, das muss ich dann doch verneinen und am Ende geht dann eine Raw-Ausgabe zu Ende, die wirkt. Ich glaube, jetzt gibt es wieder Doppeltapings. Da hat einer gesagt, Taping-Shows sind meistens die super langweiligen. Das hat sich aber sowas von nach einer Taping-Show angefühlt, wie sie im Buch steht. Nicht viel wurde vorangetrieben und eigentlich, Stichwort warmer Kaffee, so Damian Priest, der Gunther herausfordert, Final Testament und Wyatt Six, zwei tote Stables. Und im Main Event ist ein WWE Women's Tag Team Championship Match, jetzt ohne irgendwie direkt auf die Damen loszugehen. Wir haben ja gesagt, uns gefällt ja Bianca Belair im Moment auch sehr, sehr gut. Das ist dann schon so eine schwierige Show irgendwie, wenn wir von der farbenfrohen, schillernden Vince-Doku gehen, war das hier dann so eine schwarz auf weiß, auf dem weißen Papier-Show. Und grundsätzlich geht das auf jeden Fall in Ordnung. Stichwort, man muss 52 Shows im Jahr bringen. Aber ich glaube, das war schnell verdientes und leicht verdientes Geld beim Creative. Das war wahrscheinlich kein langes Meeting, ohne dass ich das beweisen kann. Aber sei es drum, das ist im Moment so die Situation. Und ich glaube, ein Satz, den du genannt hast, im Moment ist wohl der komplette Fokus auf neue Bloodline gegen alte Bloodline bei der Survivor Series. Und danach gehen wir nochmal, glaube ich, einen Gang runter und dann dürfen wir uns freuen. Will ich mal behaupten, wenn es dann Final Boss gegen Cody Rhodes und Roman Reigns geht. Denke ich eben auch. Also man tüdelt jetzt sich rum, geht raus aus dem alten Jahr, hat nochmal bei der Series jetzt ein kleines Highlight, Wie groß das dann wird, muss man abwarten. Ich glaube, wie gesagt, nicht, dass Dwayne Johnson das Match bestreitet. Vielleicht greift er ein, vielleicht taucht er auf. Ich habe keine Ahnung, was er jetzt vorhat. Seinen neuesten Kinofilm werde ich mir natürlich unbedingt nicht angucken. Was ist das? Red One oder so? Kam da was Neues? Ja, ja, Red One mit Lucy Liu. Und ich glaube, es geht um, ich habe keine Ahnung, um so einen Rentierschrottweiler. Hör mir auf. Also, ich glaube, es ist der Ritter aus dem All oder so ähnlich. Also, das wird ganz gruselig. Nein, komm, das ich klingt nach einem Watch-Along. Da machen wir auf jeden Fall kein Watch-Along. Also dann eher tatsächlich, keine Ahnung, also dann nehme ich irgendwie Rache der Killer-Tomaten oder sowas. Also dann machen wir eher sowas als Watch-Along. Oder Penny im Killer-Gorilla oder irgendwie sowas. Aber nicht, also Dwayne Johnson-Filme werden bei mir gnadenlos boykottiert. Besten Dank. Mal gucken, wie es weitergeht. Also man hat, finde ich, zumindest so ein bisschen bei den Weeklies jetzt dieses, mal gucken, was nächste Woche passiert. Das ist jetzt nicht auf höchster Flamme, aber es ist zumindest da, so ein bisschen bei mir auf jeden Fall. Das ist jetzt kein tolles Produkt, es ist aber auch kein Abfall. Und ob es euch als Wrestling-Fans reicht, müsst ihr eben selbst für euch entscheiden. Ich wüsste nicht, ob ich es mir zwingend angucken müsste, wenn ich nicht das Glück habe, mit euch oder für euch diesen Podcast mitzumachen. Ich sage, mit euch bewusst ist besser. Und mehr habe ich nicht. Ja, die Saudi-Show haben wir gerade gesagt. Man muss immer wissen, WWE ist ein Unternehmen, das in Saudi-Arabien produziert und das Shows veranstaltet. Klammer auf, wer macht das mittlerweile nicht? Ja, in einem, in einer Gesellschaft, die Menschenrechte ja sehr hoch hält, ist das dann immer kein Problem. Aber meine Güte, wie gesagt, wer macht es nicht? Und das will ich jetzt hier auch gar nicht breitreten. Ihr müsst gucken, ob ihr Bock auf dieses Produkt habt. Chris und ich sind so irgendwie so, ja, geht so irgendwie. Also nicht toll, nicht schlecht. Mal gucken, was nächste Woche passiert. Wir berichten auf jeden Fall. Damit, mein Chris, sind wir am Ende. Und ich glaube, wir können ja mal ein paar, wie soll ich sagen, Grüße rausschicken. Uns hat nämlich durchaus ziemlich viel Liebe erreicht, auch aufgrund der letzten Jubiläumsausgabe tatsächlich. Und da würde ich sagen, hau ich mal erst die Startseite raus. Da haben uns nämlich 3 Zuschriften erreicht. Ach, ich liebe dieses Wort Zuschriften einfach. Dann kann Chris ja sich YouTube mal krallen. Da musst du, weißt du, hast du es vor dir? Musst du irgendwie unter Live gehen. Da steht nicht unter Weekly. Hat Julian unter Live irgendwie abgelegt? Ja, ich bin schon YouTube-mäßig ready. Perfekt. Dann greife ich mir erstmal die User auf der Startseite. Bremen 1984 hat sich sehr herzlich bedankt für unsere vielen Podcasts, die ihn schon oft zum Schmunzeln gebracht haben. Er hört uns schon sehr, sehr lange und freut sich auf weitere viele Jahre mit uns und wir uns auch. Auf dich. In die gleiche Kerbe schlägt Roffo Kale, hoffentlich habe ich es richtig ausgesprochen. Lieber Andi, lieber Chris, auch ich möchte mich für die zahlreichen Podcasts bedanken, den ich hier schon lauschen durfte. Hoffentlich erlebe ich noch viel mehr. 2 Anmerkungen noch dazu. Da hier unter anderem berichtet wurde, dass ihr einen fast 16-jährigen Zuhörer habt, Grüße gehen raus an Günther, hier habt ihr einen zweiten, mein 60. steht am Montag, den 11. Ja, herzlichen Glückwunsch, das war ja gerade vorgestern. Herzlichen Glückwunsch am 11.11., hoffentlich nicht um 11.11 Uhr, dann hast du aber Stimmung. Super, wieder ein 60-plus-Mensch bei uns im Club. Finde ich total cool. Wir sind quasi hier die intellektuelle Speerspitze auch für die alterstechnische Avantgarde. Bei uns brennt überhaupt nichts an. Ein Hinweis noch an Chris. Er hat sich korrigiert, der Hinweis geht dann an mich. Bitte nicht mehr so oft das Wort, so inflationär das Wort sozusagen gebrauchen. Sag ich das so oft? Also ich habe darüber nachgedacht. Chris, du hörst mich ja öfter. Sag ich das so oft? Also ich merke das gar nicht. Also mir ist es bis dahin nicht aufgefallen und eine meiner Lieblingsfolgen bei How I Met Your Mother ist diese Glaszerbrechen-Folge, wo es einem dann plötzlich vor die Augen geführt wird, was einem bei so Freunden stört. Aber auch heute habe ich, es ist mir nicht so aufgefallen. Also, mir auch nicht. Ich muss darüber nachdenken. Ich würde behaupten, wir haben beide so unsere Lieblingswörter. Bei mir ist es in letzter Zeit Aura und Gleichwohl, glaube ich. Das sind so meine, aber ich denke, da wird es noch ein paar andere geben. Ein anderer User, mir entfällt der Name, glaube ich, im Rahmen von Chris Mania, hat uns ja beiden mal so ein Bingo geschickt. Das ist irgendwo in irgendeinem Kommentar. Also da gibt es sicherlich mehr von uns, aber ich glaube, irgendwann geht der Wortschatz auch aus. Aber das wäre mir jetzt nicht aufgefallen tatsächlich. Nee, mir auch nicht. Also Phrasen, wenn ich sie sehe, das war bei dem so, als ich sie gesehen habe, wusste ich, ja, das bin ich. Also das habe ich mich sofort erkannt. Bei sozusagen faszinierend. Also wir hauen die Frage an unsere Userschaft raus. Sage ich es oft sozusagen? Wenn ja, muss ich natürlich da an mir arbeiten. Aber was sind denn noch so unsere Catchphrases? Ich meine, wir sind ja auch nur Wrestler, die unsere Promos rausballern. Aber es ist tatsächlich so, man redet ja so vor sich hin und weiß gar nicht, was man da teilweise für einen Mist sagt, bis man es gespiegelt bekommt. Ich glaube, besagter User hat auch noch einen Teil 2 angekündigt, aber er sagt, da muss er noch ein bisschen warten, bis er Teil 2 fertig hat. Mal schauen, was da als nächstes kommt. Don't Say My Full Name hat geschrieben, auch vor einigen Tagen, hallo und Glückwunsch zum 300er. Ich hätte eine Frage. Weiß Chris eigentlich, wie Andy aussieht? Mir ist bekannt, dass es noch kein persönliches Treffen gab. Aber Andy könnte ja ein Foto von sich an Chris geschickt haben. Und Webcam, FaceTime und so weiter gibt es ja auch. Habe ich das gemacht, Chris? Nee, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie du aussiehst, sagte er, um die erotischen Fotos, die du mir geschickt hast, auszublenden. Ja, da habe ich halt extra aus taktischen Gründen das Gesicht ja rausgenommen. Nee, weiß ich tatsächlich. Du hast kein Foto von mir. Nein, nee, tatsächlich nicht. Faszinierend. Also ich weiß, wie Chris aussieht. Ich habe schon diverse Fotos gesehen. Aber in der Tat, ich verschicke ja auch nie Fotos von mir. Also, nee, Chris weiß noch nicht, wie ich aussehe. Irgendwann wird sich's vielleicht ändern. Aber bis jetzt bin ich dem Chris optisch völlig unbekannt sozusagen. Ja. Ja, Chris, dann hast du das YouTube. Sehr gerne. Und zwar fange ich an mit Chris Pieper. Ich hoffe, das ist richtig. Oder Piper. Ich denke mal Pieper. Danke euch, dass ihr meine Fragen gleich beantwortet habt. Ich bin ein treuer Hörer, auch wenn ich mal anderthalb Jahre kein WWE geschaut habe und nur durch euren Podcast quasi auf den Laufenden geblieben bin. Macht bitte weiter so. Scheut euch auch weiter nicht, die WWE bei Booking-Entscheidungen zu kritisieren, denn so gut wie einiges ist, fragt man sich bei manchen Sachen, wer da quasi bookt, also quasi die Kritik geht an das Booking der Mädels bei Raw oder auch, ja, Giovanni Vinci. Das ist natürlich auf jeden Fall. Oh ja. Das ist, ja. Wir haben es ja kommen sehen, leider. Paul, also vielen, vielen Dank. Das ist, ich glaube, das ist immer wieder super erstaunlich, dass manche so fast 2 Jahre einfach durch uns auf dem Produkt, aktuellen Produktgeschehen bleiben. Sehr, sehr spannend. Paul Burmeister, Glückwunsch zur 300. Episode. Höre euch auch still und heimlich. Hab das Board früher viel genutzt, aber ich finde nur noch die Zeit für die Podcasts. Ich wollte aber unbedingt auch mal raus haben, wie lange ich schon gucke. Kurz ins Board geguckt und 2015 quasi der erste. Da war 12. Wow. Und nun haben wir es 2024 und ich kann immer noch in Top-Qualität Wrestling-Podcasts hören, außer die Folge vor 2 Wochen. Ja, die war scheiße. Ah, herrlich. Bedankt sich bis auf die nächsten 300 Episoden. Cheers an Andreas und Christian. Wer ist denn dein Username gewesen? Das interessiert mich. Paul Burmeister. Ja, aber im Board. Das würde mich interessieren. Achso, bitte gerne. Warte mal, vielleicht sogar Paul? War das der User Paul? Den kenne ich, glaube ich, noch. Hattest du so einen komischen Panda-Bären oder irgendwie so ein Bärchen-Meme? Also das interessiert mich mal. Ich glaube, ich kann mich an Paul noch... Bin mir aber nicht sicher, ob das der Paul ist. Deswegen bitte um Aufklärung. Sehr gerne um Aufklärung und er vermisst JME. Also, ich hoffe, wenn nicht. Boah, das wäre eine Rekordfolge, wenn JME wieder da ist. Meine Güte. Mr. Simon, cooler und unterhaltsamer Podcast, danke dafür. WWE ist derzeit für ihn eintönig und langweilig gebuckt und hat ihn komplett verloren. Da reicht mir auch der Podcast, um auf dem Laufenden zu bleiben. Ich kann das verstehen. Also das ist dieses Eintönige, was wir eben noch angesprochen haben. Also das ist nicht jedermanns Sache, ja. Es ist so. Ich glaube, die Frage war ja bei der Live-Episode auch, ob das Produkt verfolgen würden ohne Podcast. Und das war ja dann ziemlich eindeutig. Wer die Antwort wissen will, muss reinhören. Es sind ja nur 3 Stunden. Mann, das war ein besserer Cliffhanger als bei Vince McMahon. Hey, ja, unglaublich. Da kann Netflix einpacken. Ja, vielleicht stellen Sie mich ein. Angelo Stepanovic oder Angelo. Die Crowd war nicht da, habe selten so krass gemerkt, was es für eine Auswirkung auf mich hat. Entsprechend war ich nicht drinnen. Also, das was meint er denn? Die Saudi-Crowd war doch da. Ja, das irritiert mich nämlich. Die waren ja eigentlich relativ laut und haben ja auch das Theme von Ort mitgesungen oder fand er die Crowd bei unserem Live-Podcast? Ja gut, die ist aber selten da, also man hört sie ja nicht immer. Also, bitte um Aufklärung. Genau, ja. Aber ja, das war das YouTube und ja, das war alles eigentlich sehr, sehr nett und schön, die Glückwünsche zu lesen. Also es war wunderschön und deswegen ein großes Dankeschön und wir freuen uns, mit euch die nächsten 300 zu erleben. Ja, ich habe sogar noch ein bisschen was vom Board. Wir wollen ja unsere Edel-Userschaft vom Board natürlich, nicht runterfallen natürlich. Lassen. Da haben wir den Real Bad Guy, hört auch schon sehr, sehr, sehr lange. Du ist auch, glaube ich, auch schon sehr, sehr lange im Board. Ich will mal ganz kurz gucken, wie lange. Also Alter, der ist auch schon seit über 10 Jahren im Board. Der ist damals kurz nach mir hier aufgetaucht. Er hat die Live-Ausgabe verpasst. Das nervt ihn jetzt richtig. Ja, das schade. Wir hätten ihn auch gerne gehabt bei uns. Gestern habe er die Ausgabe aber nachgehört. Und hat sich auch gefreut, dass wir immer noch da sind. Auch unser DJ Estbett wäre auch gerne live dabei gewesen, hat uns aber im Flieger dann nachgehört sozusagen. Das ist ja auch fast genauso gut wie live sozusagen. Auch Pate Rico, Edelfan der ersten Stunde, ist ja Edelfan, Edeluser der ersten Stunde. Gratulation zur 300. Ausgabe und vielen Dank für eure Begeisterung und euer Engagement, das wir mit euch teilen. Sehr, sehr gern. Konnte leider auch nicht dabei sein, da er Spätschicht hatte, hat es aber nachgeholt und sich auch sehr gefreut. Ist eben auch schon, Pate Rico jetzt roundabout 10 Jahre tatsächlich hier. Also 2014 war so ein Jahr, wo viele dazugekommen sind mit Daniel Bryan und WrestleMania 30. Und dann ging es ja auch, glaube ich auch, da ging es dann ja auch los zu der Zeit mit wieder im Free-TV, das SmackDown da lief und so. War schon ziemlich cool. Der Grund war auch für ihn, dass er da war, waren die Podcasts tatsächlich, warum er sich hier angemeldet hat. Damals angefangen mit Andy und Jens, danach die Reihenfolge weiß er nicht, mit Nexus, Fake Julian und Randy van Daniels, ab und zu zwischendurch noch Zack Attack und jetzt der liebreizende Chris. Ja, liebreizend, Zitat, der liebreizende Chris. Alles tolle Menschen und Wrestling-Nerds, die mit großem Wissen, das ist immer so Geschmackssache, und ihrer Leidenschaft dieses Hobby mit uns teilen. Das hast du sehr, sehr schön gesagt. Er fordert nicht nur Jens, er fordert More V-Dub tatsächlich. Mal gucken, ob V-Dub dazu was gesagt hat. Nee, er wurde nicht markiert und wo er nicht markiert wird, da reagiert er gleich mal gar nicht. Roa sei herzlich gegrüßt, auch er ist eigentlich auch schon sehr, sehr, sehr lange dabei. Ich erinnere mich, wir haben ihn auch mal live tatsächlich, er war, glaube ich, der erste User, den wir da zugeschaltet hatten damals. War eher kurz und knackig, aber die Premiere hat er. BAT sei gegrüßt. Er hat tatsächlich auch später erst gehört, aber immerhin gehört. Und natürlich DDP 81, der auch nicht live dabei war, aber auch zu denen gehört, die eigentlich immer nachträglich sich die Shows anhören. Hat auch nochmal gesagt, dass wir beim Wrestling-Podcast einen guten JME-Ersatz haben. Da hat das Team wohl keine Kosten und Mühen gespart. Das ist richtig. Das war ich und ich habe es dieses Mal auch unter 100.000 Euro gemacht. Also ich bin ja ein Star zum Anfassen sozusagen. Ja, also ganz, ganz herzlichen Dank. Also wir haben sehr viel Liebe wahrgenommen und das ist total toll, weil es auch irgendwie immer die gleichen sind. Also wer hier noch fehlt, ist tatsächlich der Hitman. Der schreibt eigentlich auch immer ziemlich nicht regelmäßig, aber er kommt zu speziellen Ereignissen immer herausgekrabbelt und noch so die eine oder andere gute Seele, aber ist ja egal, wir wissen ja im Zweifel, wer ihr seid und wenn ihr Bock habt, schreibt ihr uns einfach und das gilt natürlich auch für diesen Podcast, den wir jetzt auch schon fast zu 1 Stunde und 50 Minuten bald haben. Insofern, mein lieber Chris, glaube ich, sollten wir zum Ende kommen, was? Ja, ich denke, es wird Zeit, aber wir kommen ja wieder, keine Frage. Hat mir wieder Spaß gemacht, das waren interessante Themen, haben ein bisschen so unseren Alltag gesprengt und ich freue mich auf die nächste Woche. Ich bin mir sicher, Survivor Series haben wir noch ein bisschen. Also, ja, ja. Hoffentlich wird die WWE uns etwas kredenzen, aber ich denke, wir schaffen ja, die 90 schaffen wir einfach immer. Da könnte sogar eine Show ausfallen bei WWE und wir würden irgendwas finden. Und auch von mir nochmal ein Danke und ja, die Kommentare waren sehr, sehr schön und ich bin tatsächlich mal gespannt, wann wir das nächste Jubiläum haben, die 500, haben wir ja jetzt quasi angefangen mit quasi 301 und ja, wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Restwoche und bleibt auf jeden Fall gesund, das ist ja jetzt wieder mit der Kälte etwas schwieriger, von daher auf jeden Fall aufpassen und ja, genießt die Spekulatius-Zeit, meine Lieben. Es ist offiziell eröffnet. Ja, ihr habt jetzt von mir auch die Erlaubnis, ein paar Kekse zu kaufen. Ja, dann werde ich auch mal gleich loslaufen mit Spekulatius kaufen. Bisher habe ich mich immer noch zurückgehalten, weil ich dachte, na, wann wird denn Chris endlich die Saison eröffnen? Aber er hat sich jetzt erbarmt, weil er auch Hunger hat vielleicht. Wir wissen es nicht genau. Series am 1.12., da haben wir in der Tat noch ein bisschen was vor der Brust, bis wir uns dahin robben. Und man muss ja irgendwie die Storyline noch strecken. Ja, in diesem Sinne, freuen wir uns auf nächste Woche. Bleibt gesund, bleibt fröhlich. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss. Ciao.